I loved you so, and if I was your man, then I would beat you. The only lying I would do is in the bed with you. Sometimes it's silly, the one who loves you dearly. P.S. love me tender, but the letter came back 3 days later. Ihr seht ja, dass da Schluss ist, aber wenn die Gruftquatschen, dann kotzen die Hörer hier wieder. Nur schwupp, schwupp, schwupp, schwupp runterziehen, weil die doch mal mitschneiden wollen. Darf man jetzt eigentlich sagen, dass man hier aus dem neuen Radiohaus schon sendet, oder soll ich die Hörer wieder belügen, wie letzte Sendung? Voll DDR-mäßig, oder? Ja? Das sind alles schön so zur Planerfüllung, dann zum Themengeburtstag wird das neue Radiostudio hier eingeweiht. Große Partys, rote Fahnen auf dem Hof, die Berliner Führung fährt vor, oder? Wir stehen mit Winkelementen am Rande. Neues Radiohaus, super, darf ich hier die Dings durchschneiden? Aber darf man doch ja nicht sagen, oder? Ach Kinder, ey, ist echt alles, eigentlich im Grunde ist alles wie immer. Ja, ich meine, ey, wart mal je anders, machen wir uns nicht vor, oder? Ich mache erstmal ein bisschen gute Laune Musik und dann können wir uns miteinander unterhalten. So, ach, da blöde, hier, da. Mamba! Genau, haha, Kinder. Ah, jetzt aber alle hops, hops tanzen. Kinder, schon schön ein bisschen Partylaune bei euch? Supi. Und sag mal, warum ruft denn ihr Kinder an? Bin ich doch voll deprimiert. Warum mache ich denn die Sendung, dass hier alle wie bekloppt anrufen? Selbst wenn sie nicht durchkommen oder nicht rankommen, die Leitung besetzt sind. Anrufe, Anrufe, Anrufe, Anrufe, Anrufe, Anrufe. Kinder, ihr könnt jetzt erst noch mal kurz einen Moment auflegen. Ich will euch ja hier auch nicht verarschen. Ihr habt echt euren guten Willen bewiesen. Danke, danke, danke, danke. Aber der Song dauert noch eine Minute, dann kommt also Intro, dann sagt man was. Und dann muss natürlich erstmal die Eröffnungsmusik und dann wird erklärt, worum es überhaupt geht, oder? Das war jetzt einfach nur, dass ihr ein bisschen dufte Laune kriegt. Supi. Und also vor allem, nee, eigentlich war das, dass ich gute Laune kriege. Die Musik, da sollt ihr gute Laune kriegen und anrufen soll ich gute Laune kriegen. Mann, ich wusste ja nicht, dass der Song so lange dauert. Tut mir leid. Jetzt können wir aber langsam anfangen, oder? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, und jetzt noch eine Musik, die praktisch gewissermaßen eigentlich nur die Funktion hat, ein bisschen Geschichtsbewusstsein herzustellen. Ein Song, der so alt ist, dass ihr eigentlich nur hoffen könnt, so alt zu werden, weil ich ja weiß, da sagen wir mal, ihr jetzt natürlich alle eher Hypochonder seid, totalen und den Umfeldeinflüssen ausgeliefert und natürlich neigt dazu, krank zu werden. Ein Song von Jans früher, aber hört schön hin. Und dann wäre ich so großzügig und würde, Mann, sag mal, hier ist, das kommt mir irgendwie alles so anders vor, ich weiß ja, woran das liegt, wo ist denn, und dann würden wir telefonieren unter der bekannten Telefonnummer. Amor. Quatsch, das war jetzt, oh Mann, Kinder. Ich sage euch, was hier sich im Studio wieder abspielt. Mann, ihr macht euch keinen Begriff davon. Jetzt kommt die Musik. 1, 2, 3, 4. Gleich mein Radio ein. Rock'n'Roll und Jazzgekröll. Das ist doch alles derselbe Nö. Ich steh auf jede 64. Ich steh auf jede 64. Wow. Bin ich traurig? Bin ich froh? Ja, ich höre nur noch Radio! Und bei Tintin mit Kurno, tick, tick, tick, tick, da dreh ich bis auf 100 vor! Ich steh auf der 64! Ich steh auf der 64! Radio macht mich an. Halbwegs von Trophonia. Das Hashtag-Lied ist auch schon da. Ich hab Rede 64. Ach, da bin ich schon wieder dran, du kick mir an. Ah, das ist, das liebe ich ja, das hasse ich ja. Wenn die Kollegen hier wie heißt das, Autodings da rausnehmen. Mann, Langfeld, jetzt komm aber nochmal her hier, du, und rechtfertig dich bitte mal. Das fällt doch wieder alles auf mich zurück. Du drückst hier total sinnlos auf den Knöpfen rum, alles verändert sich und ich habe Ärger. Oh, jetzt kommt er hier mit seiner Leibjahre. Bleib draußen! Das ist hier on-air, Zutritt verboten. Ich ruf, jetzt willst du jetzt extra Mikrofon an? Welches ist denn das? Sagen wir mal, nehmen wir an, bitte, sag mal was. Nee, da muss dieses Licht leuchten. Nee, das weiß ich selber. Ja, dann such dir ins, wo das Licht leuchtet. Wo leuchtet es? Sag mal, bin ich hier dein Büttel? Ja, such dir mal ein leuchtendes Mikrofon. Ah, der Hip-Hopper auf der Suche nach einem leuchtenden Mikrofon. Das ist meins hier! Nee, ey. Nein, das liegt an diesem neuen Sendestudio. Pass auf, guck mal. Bist du das praktisch auch? Ja, das kenne ich. Ja, das muss ich mir nicht erzählen. Das fährt. Außerdem ist das hier kein neues Sendestudio. Nein, das wird erst ein Jahr. Ja, aber Langenfeld hat tierische Probleme. Der Geburtstag. Langenfeld hat. Bist du Hip-Hopper auch? Nee, nee. Ja, das merkt man. Nee, nee, Langenfeld. Nein, nein, ich also bin sein persönlicher Assistent, weißt du? Sag mal, so Tanzschule habt ihr ja nicht mehr gemacht, war? Dass man doch Tanzschule gefordert hat. Dieterle oder Fritz oder so. Bis Darmwahl ist oder sowas. Tschüss. Nein, Mann, Kinder, ich sage euch hier. Aber wo, jetzt müsste doch irgendwo ein Mikro leuchten. Zeig du mir das mal bitte, Kollege Langenfeld. Wo leuchten jetzt die Mikrofone? Schwupp, zieh's auf. Kein Mikrofon leuchtet. Stimmt. Aber Raumklang ist. Doch, du bist aber zu hören. Sag was. Ja. Na, du warst da. Da bist du da an dem. An dem Zwergenmikro. Nee, an dem Zwergenmikro. Da, an dem Zwergenmikro. Dann musst du doch hier auch funktionieren. Nee, mach ich. Mach hier nicht alle Mikrofone auf. Dann hier, das ist da. Hier, Lampe, guck. Naja, aber das heißt nicht Gast, sondern Co-Moderator. Naja. Hey, jetzt bist du praktisch Co-Moderator. Du, beeilt vom Regler. Pass mal hier auf, dass im Studio nichts passiert. Ich geh mal kurz für anderthalb, zweieinhalb Stunden raus. Nee, nicht, oder? Nö. War das ein Hip-Hop bei ihm? Hätte ich den erkennen müssen? Was denn? Was passiert denn da? Was steht denn da? Wer hat ihn denn gepegelt? Warum? Meinst du? Oh, das klingt doch voll nach Senderausfall. Ich glaube, damit unterhalten sich die Menschen hier am frühen Morgen, oder? Wo ich noch, wo ich entweder schon im Schacht stehe oder quasi nur im Bette liege. Hier ist keine Lampe, weil hier keine Lampe ist. Naja, kann ich doch ohne dafür. So, das hier. Ja, ja, siehst du, wenn meins tust, dann ist auch das Licht aus. Dann weiß ich, jetzt darf ich nichts mehr sagen. Materialismus. Stimmt. Hast du auch so ein bisschen, leidest du auch unter dieser Moderatorenberufskrankheit, dass immer, wenn du an der Ampel stehst und das Mikro liegt auf Rot, dass man sofort anfängt zu reden und sagt, hallo, liebe Hörer, wir sind heute... Ja? Das ist... wenn du so 8 oder 10 Jahre dabei bist, dann weißt du, es ist Rotlicht, du musst reden. Sonst ist mir schon oft an der Ampel passiert. Ja, ja. Dass ich dann sage, so, ihr könnt mich jetzt anrufen, meine Telefonnummer ist 031 für Potsdam, 7097, wirst du natürlich ein bisschen, kicken sie dich ein bisschen Hacker an, so. Also dann sage ich, naja, und? Sie haben abgenutzte Wirbelsäule oder hier einen Überbein an der rechten Hand, weil sie den ganzen Tag an der Schreibmaschine sitzen. Meine Arbeit, mein Job ist Radiomoderator. Ach so, und dann ist so das Übliche. Autogramme geben, Einladungen, hochleben lassen, durch die Stadt tragen und so. Jus prime noctis. Du bist, ja, jetzt habe ich, jetzt, wo bist du denn nun? Du bist, wenn du jetzt praktisch als Gast. Ich bin jetzt ein Gast, okay. Co. Jetzt bist du Gast, genau. Bin jetzt ein Gar. Geht dir das nicht auch manchmal so, dass du total abgefeiert wirst? Wenn du jetzt in so eine. An der Ampel? Eine Ampel offensichtlich nicht, aber wenn du jetzt so in Hip-Hop guckst. Darf ich mich hinsetzen? Bietest du mir einen Stuhl an? Ja, ich biete dir einen Stuhl an. Soll ich das Tischchen ein bisschen runterleiern vielleicht hier? Oh, jetzt geht der hoch. Du musst auf die geiler Sound, oder? Du musst auf die Zentimeteranzeige gucken. Nein. Daran kannst du dich gut orientieren. Da weißt du immer, ob es hoch oder runter geht. Jetzt quatsch nicht, wenn ich hier Sound mache. Siehst du? Der Hörer. Habt ihr das gehört, Kinder? Was ich alles kann hier beim Radio, du. Das ist aber so wie ein Kindertisch, so. Wa? Naja, Mann, was kann ich denn dafür? Dann mach ich den. Also für mich jedenfalls. Ich weiß ja nicht, wie es für dich ist. Aber nee, für mich. Für mich ist auch zu niedrig. So, Kollege Langenfeld. Ja. Ich glaube, hier sind jetzt 1000 Hip-Hopper drin, die mal eine private Frage stellen müssen. Wieso zum Beispiel, sag mal, du André, hörst du die Musik, die du am Radio spielst, hörst du die zu Hause privat eigentlich auch? Also so eine Frage wahrscheinlich. Oder? Meinst du nicht? Was ist jetzt die Frage? Naja, stell ich mir vor. Kommen, ob ich... Hast du, hallo? Oh, sag mal, da ist wieder total Sturm, wa? Oder bei dem hier? Weil das mir ja, hallo? Ja. Hast du jetzt direkt eine Frage an den Kollegen Langenfeld? Nee, ich bin noch kein Hip-Hopper. Was bist du dann? Ist ja schade. Also ich bin Rocker. Wir sind doch alle a little bit Hip-Hopper. Sir Ecke. Nee. Natürlich. Ich rocke. Nee. Das schließt einander also aus. Ist ja schade. Nee, also immer auf dem kurzen Weg von der Kloschüssel zum Waschbecken bin ich praktisch Hip-Hopper. Glaube ich nicht. Da fällt mir ein, soll ich mal die CD von eben nochmal holen und dann irgendwie... Wollen wir mal Rock und Hip-Hop machen? Ja. Bloß nicht. Ich hol die mal. Hol die, genau. Super. Der Kollege Lang... Ah ja, den sind wir hier los. Schwupp, aus. Das ist ein schöner Knopf hier. Das ist wie, da, ah Mann, ey Kinder, die Beschriftung hier, das ist natürlich auch hart. Da macht ihr euch keinen Begriff von. Da werdet ihr praktisch wie Hunde behandelt. Da steht dann aus und dann ist weg. Dann seid ihr, welchen nehmen wir denn? Den musst du sagen. Den nehmen wir hier, den oberen. Genau. Da war jetzt der andere Song drinne. Und das ist jetzt eine schicke, falsch gedrückt. Linker Knopf und wir müssen jetzt mal hier die Zahl einnehmen. Rinnehmen. Hast du irgendeine schöne? Ich kann das noch nicht auswendig. Also. Nicht lange hier noch. So, das ist schön. Der DJ Andi hat euch jetzt mal praktisch, du kannst ja praktisch ganz, und ich rede laut darüber, dass keiner am Vorhören sich beteiligen kann. So, jetzt muss ich mal hier irgendwie... Wobei, wenn ich neugierig bin, dann kann ich auch nicht reden. Mach mal lauter. Nee, du wirst dich ja überraschen lassen. Icke? Ja. Ich finde, vielleicht kann man das doch nur über das Vorhören abspielen. Das hört sich dann, glaube ich, auch ein bisschen geiler an, oder? Ah, ich weiß noch nicht. Mann. Ah, die Spannung steigt hier aber. Und die Anrufer reißen nicht ab. Also ich glaube, ich mach mal das, was ich jetzt doch kenne hier. Ja, mach mal das, was du kennst. Soll ich das schon mal dann hochstarten praktisch? Oh, also ist auch so Ami-Rock jetzt hier. So super. Das machen wir jetzt, oder? So, warte. Dann machen wir halt mal die 2. Den fahren wir ab. Und jetzt? Das muss ordentlich anfangen. Das hat jetzt so sozusagen Part 1 oder so wie so ein Theaterstück. Ja? Gut. Soll ich das abfahren? Ja. Und selber die Fresse halten wahrscheinlich, wa? Weil ich dann besser anhört. Das ist noch so ein Intro und dann geht's los. Das Intro, wa? Ja. Ja, klar. Und dann kommt zurück, was dir gefällt. Everything you did has already been done. Son of a bitch. I am fucking sick and tired of coming into this Waffle House every fucking morning hearing the same fucking music on this jukebox. Now you people need to get some fucking new music inside this joint. Change the fucking shit. Come on. Hurry up my waffle. Ah. Also ist das noch ein bisschen entfernt vom Rock, aber der kommt ja dann so in der nächsten Nummer. So richtig doof, so richtig Schweine. Pink Floyd ist so wirklich dann danach. Der Song ist... Nee, danach, also nicht der. Nee, aber der Song ist nicht von denen, sondern den covern die praktisch oder remixen. Das ist jetzt oder? Das doofe Original und da liegt jetzt so ein... Jule. Und jetzt macht er aus dem... hör zu. Sind nicht? Doch! Aber ich war mir jetzt nicht so sicher. Die Amis sind manchmal schon lässig, oder? Die haben dann so ein paar gute Verrückte. Ah. Oh, Autostopp. Ah. Autostopp. Das war jetzt praktisch mein Fehler gewissermaßen, oder? Unser. Kollektive Schuld. Ist doch nett, ne? Also ist sowas für das Auto eben. So für den modernen Autofahrer. Und Papi findet's auch gut. Du fährst doch aber ja nicht Auto. Ich war jetzt mal so ein Bild gemalt. Also so sozusagen ein Autofahrerbild. So eine Autobahn. Gibt es doch so total Stereoanlagen für Fahrräder, wisst ihr nicht? Ich glaube ja. Also so für Motorräder gibt's das, ne? Stimmt. Doch, nach deinem Set. Da kann ich mitrennen, ich hab kein Fahrrad. Achso, ich auch nicht. Also wir können nur mutmaßen. Wenn ich was mache, dann überfahre ich manchmal Fahrradfahrer, aber eher aus Versehen. Oder manchmal, wenn ich über so... Den achte mal doch beim nächsten Fahrradfahrer überfahren, ob der ein Radio dabei hätte. Ah ja, bisher, was ich immer Bordstein kann. Also im Rückspiegel so. Aber ich denke mal, das Gefühl ist es wie beim Fahrradfahrer wahrscheinlich, das ist nicht schön. Schon schräg, ne? Ja, aber so viel hat er jetzt hier an der Stelle nicht gemacht, oder? Ich lasse bloß die ganze Zeit übereinander laufen. So Konsensmusik. Sony hört auf und Fatih hört hör. Ach, schick. Ja, prima. Na, das wird ja dann hier bei mir beim nächsten Mal in der nächsten Sendung auch mal laufen, denke ich. Dann hast du das ordentlich durchgehört und dann hast du dir deine Lieblingsstellen schon rausgesucht. Gut formuliert. Ja, ne? Ja, aber nächstes Mal bringe ich es dir erst mit. Wie machen wir denn das? Naja, das sehen wir dann schon. Übernächste Mal. Bis genau. Genau. Übernächste genau. Mal. Übernächste Mal läuft es dann hier schön. Und wir sagen jetzt nicht, was das ist, weil das ist ja auch doof. Das ist ja, das soll jetzt mysteriös sein. Das soll geheimnisvoll bleiben. Sprechfunk ist die Fortsetzung von Hip-Hop mit anderen Mitteln. Wie Clausewitz schon sagte. Kollege Langfeld, ich danke dir sehr für deine Anwesenheit. Hier. Das war's jetzt schon. Ja. Naja, ist gleich hier. Ich muss ist doch erst in 10 Minuten. Ich muss doch. Nein! Ich muss doch meditieren noch. Gleich kommen die News. Ich bin ja so gespannt darauf, wie die Finanzverhandlungen in Berlin ausgegangen sind. Ich habe heute den ganzen Tag keine Nachrichten gehört. Okay, ich gehe. Ich muss eh gehen, ist okay. Hey, guck mal, spät. Ich wollte dich dunkel. Du, Andi, ich wollte dich doch nicht ausladen. Ist das jetzt ein Missverständnis zwischen uns? Nein. Ich sehe dich vor lauter Popschutz ja nicht mehr. Weiß ja keiner. Lüg die Hörer nicht an, hier du ist ja einer. Naja, mach den noch weg. Ja, mach ich doch weg. Ja, aber den hat die Kollegin extra davor gemacht. Dann wollte ich aber viel besser. Ich klinge besser ohne Popschutz? Ja. Swoopy. Jünger. Ach, Quatsch. Ich will doch nicht jünger klingen. Na denn los. Hier ist noch ein Popschutz. Hier zwei ist, davor. Hier ist ein cooler, lässiger ja Erwachsener spricht hier. Und sendet für die Zone. So. Kollege Langfeld. Darf ich jetzt sehen? Ja, ja. Ich danke dir sehr für deine Anwesenheit und für deinen musikalischen Hinweis hier. Und weißt du was, du klingst so toll über das Gastmikrofon. Ich habe vorhin auch gedacht, dass meine Studiogäste auch extrem toll sind. Boah, ja. Warum muss ich immer so scheiße klingen? Ich stehe immer auf der falschen Seite von der Barrikade. Und das können wir ändern. Dass wir wechseln und du fährst hier schön die Sendung? Ja, oder du lässt den Regler einfach offen. Wenn man sich da praktisch auch so hinlegen, war, wenn man sich eine Luftmatratze mitbringt, kriegt man ein Mikrofon da runter. Du klingst auch gut. Ja, nur weil du jetzt hier den machen willst. Sag mal, Langfeld, na, das nenne ich ja hier fein, uneingeschränkte Solidarität mit mir. Davon ist nichts zu spüren. Ich danke dir sehr für deine Anwesenheit und für den wertvollen CD-Tipp. Und wir verraten jetzt nicht, wie der heißt, aber demnächst wird es hier laufen. Kinder. Hallo? Hallo. Hast du jetzt eine Frage an Langfeld? Ja. Endlich, ich habe nämlich mal heute mir DJ Andi eingeladen als Gast. Ja. Und ich finde, dass man den quasi Porträt per Telefon, hieß es damals, dass man Fragen stellen kann. Ja, ich will Ihnen auch eine Frage stellen. Ihm. Ja, genau. Ihm sollst du eine Frage stellen. Ja, Entschuldigung, ich wollte jetzt bloß mal für den Hörer mal die Situation klar machen. Das ist jetzt heute mein Stargast, heißt DJ Andi und der beantwortet eure Fragen hier. Ja, aber du musst mir die Frage stellen, dass ich die an ihn weitergeben kann. Ja, okay. Ja, dann stell mir mal bitte die Frage oder frag doch mal bitte DJ Andi. Ja, DJ Andi? Sag mal, klingst du aber scheiße, aber mach mal. Ja, danke. Nee, kann es sein, dass du mal vor 10 Jahren... Du sollst mich fragen. Ja. Du musst sagen, ey, Kuttner, kannst du mal Andi fragen, ob er vor 10 Jahren mal eine Sendung moderiert hat? Den Radiosender kenne ich jetzt nicht, aber die heißt, glaube ich, irgendwie... Joshua, kann es sein? Kannst du doch fast schon beantworten. Aber kannst du noch mal sagen, wie heißt die Sendung? Joshua, glaube ich. Da lief damals Elektro. Ja, die hat DJ Andi. Okay. Brauche ich ihn ja nicht fragen. Ich bin ja im Grunde, ich schreibe ja gerade an der Biografie von DJ Andi, die er jetzt demnächst im Siedler Verlag erscheinen soll oder im Johannes im Fest Verlag oder bei der FAZ als Vorabdruck. Der hat mal so eine Radio, die hieß Joshua, hat er moderiert. Das war vor zehn Jahren, der Sender hieß Rockradio B. Genau, da aber DJ Andi hieß Andi. Den haben sie nicht umbenannt. Nee. Also musst jetzt nicht denken, dass er vorher Kite Niederkirchner heißen und jetzt wegen so kommunistischer Vergangenheit in André Langfeld umbenannt wurde oder sowas. Nee, der hieß vorher schon so. Okay. Ist deine Frage beantwortet? Ja. Das ist schön, wunderbar. Aber du klingst wirklich ganz scheiße. Aber nimm mir persönlich. Ja, das ist ja mein Handy. Ich klinge wirklich eigentlich normalerweise ganz gut. Wollte ich sagen, nimm mir nicht persönlich, nimm mir irgendwie Handy. Ja? Okay, schönen Abend noch. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Ciao. Siehst du, haben wir schon wieder eins deiner Lebensgeheimnisse praktisch gelüftet. Ja. So, das war jetzt. Ganz trocken Hals. Das war jetzt Porträt per Telefon DJ Andi zu Gast Teil 1. In der nächsten Woche Porträt per Telefon DJ Andi zu Gast Teil 2. Ihr könnt euch schon schöne Fragen an meinen prominenten Studiogast. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ich klinge ein bisschen wie Georg Gaffron TV Berlin irgendwie, oder? Das so gucke ich zu selten, beziehungsweise sehe ihn zu selten. Wenn ich so stelle ich mir das nur vor. Ja, weil das irgendwie so ein bisschen so was Schultersberlinerhaftete haben muss. Dass das so rankommt an unsere Menschen. Und dann so Hochdeutsch sprechen, eigentlich Berlinern, doch nicht Berlinern. Naja, also eben so meine zum Schluss weiß man eigentlich nicht, ob er auch doch aus irgendwie aus Westdeutschland. Meine DJ Andy Show, was? Ach so. Weiß noch bei Georg. Gaffron, ja. Naja, ich dachte, dass die so klingt. Also ich, dass ich so klinge manchmal. Nein, um Gottes Willen. Nee, doch nicht so, aber wenn ich will. Ich denke da jetzt nicht drüber nach, warum du manchmal wie Georg Gaffron klingen willst. Das ist, dude, nicht nachdenken. Naja, wenn ich mich nicht rasiert habe, zum Beispiel über der Lippe. One day. So, das war David Bowie. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Ha, ha, ha, voll in die Irre geführt. Achtung, Angermünde. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. Genau, 22.03 Uhr, naja, Kurzinfo. 22.37 Uhr ist es, das Wetter ist nachts einzeln mit Schauern und Abkühlung auf 5 bis 3 Grad. Tags regnet es gelegentlich, die Temperatur erreicht maximal 8 bis 11 Grad und jetzt die Meldung mit Falk Zielke. US-Vizepräsident Cheney hat der Türkei Hilfen in Höhe von 260 Millionen Euro angeboten, wenn das Land die Führung der internationalen Sicherheitstruppe in Afghanistan übernimmt. Das teilte Ministerpräsident Ecevit nach einem Treffen mit Cheney mit. Nach seinen Worten planen die USA in naher Zukunft keinen Angriff auf den Irak. Das Explosionsunglück in Kabul ist nach ersten Ermittlungen offenbar auf Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften zurückzuführen. Das teilte die Potsdamer Staatsanwaltschaft mit. Bei der Entschärfung der russischen Rakete waren 2 deutsche und 3 dänische Soldaten getötet worden. Inlineskater dürfen künftig weiterhin nur den Gehweg benutzen. Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofes gelten Skater als Fußgänger. Sie dürfen demnach die Straße nicht benutzen. Der Berliner Senat hat heute seine Sparpläne für 2002 und 2003 vorgestellt. Nach den Worten des regierenden Bürgermeisters Wobereit wird es in jedem Bereich erhebliche Reduzierungen geben, vor allem aber bei den Personalausgaben. Das Commonwealth hat Simbabwe wegen der umstrittenen Präsidentenwahl für ein Jahr ausgeschlossen. Die Staatenorganisation reagierte damit auf den Bericht unabhängiger Wahlbeobachter, wonach die Stimmabgabe nicht frei und fair war. Zum Sport. Fußball in der Champions League spielten Bayern München und Nantes 2:1. Der Verkehr auf Fritz, Stadtverkehr Berlin, A100 Wilmersdorf Richtung Neukölln zwischen Tempelhof und Buschkrugallee wird die Autobahn wegen Bauarbeiten bis 4 Uhr früh gesperrt und A111 Dreieck Oranienburg Richtung Charlottenburg im Tunnel Flughafen Tegel ist wegen einer Baustelle eine Spur gesperrt. Mann, wäre das toll, wenn Wünsche wahr würden? Ja, wenn endlich mal genau deine persönlichen Lieblingssongs laufen würden. Genau, aber anstrengen willst du dich nicht dafür. Nö. Naja, dann ruf doch einfach an. 0331 70 97 130. Hallo, du hast die Open Box auf Fritz erreicht. Open Box. Die Sendung, bei der garantiert nichts passiert. Außer, dass eure Wünsche erfüllt werden. Eine Stunde Lieblingssongs. Von Montag bis Freitag immer ab 19 Uhr. Kann ich da auch jemanden grüßen? Klar, aber immer schön 0331 70 97 130 anrufen. Open Box, die fast vollautomatische Wunscherfüllungsshow. Und überhaupt im Radio. So, und ich bin dabei. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und das ist praktisch meine Show. Die Telefonnummer, die kennt ihr im Grunde, oder? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer vorbei. 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Kinder, ihr ruft ja ziemlich hektisch hier jetzt schon an, trotzdem ich das Thema noch nicht verraten habe. Ich will's vielleicht jetzt mal verraten. Ich würde, ach, wobei eigentlich ist es ja die Gesprächsweise besser zu machen, sagen wir mal, mit dir hier. Wer bist denn du? Schnaute. Oh Mann. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Vielleicht sollte man doch immer einen Schülerlotsen vorne draußen hinstellen, dass wir die ganz kleinen Volldeppen, die erkennt man ja dann im Grunde dadurch, dass die so um die Hüfte rum immer ein bisschen weiter sind, weil die ja dann noch ihre Inkontinenzhilfen mit sich schleppen, dass die erstmal abgewiesen werden können. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ich. Gott sei Dank bist du es. Genau. Wer bist du denn jetzt? Kuttner, Mann, wie schön. Ja, aber, oder? Wer bist du denn jetzt, verdammt nochmal? Wer ich bin? Ja. Hab ich vergessen. Mein lieber Freund. Kuttner? Ja? Sag mal, was ist eigentlich aus Johnny geworden? Was sagst du? Was aus Johnny geworden ist? Ja, was soll das hier geworden sein? Der hat sich umorientiert. Aha. Naja, oder wurde umorientiert, hat sich umorientiert, macht so Computerkram. Da kann man immer gucken. www.devcom.de. Da findet man Johnny. Schade eigentlich. Ja, naja. Dass man ihn gar nicht mehr zu hören kriegt, so naja, am Sender. Das stimmt, wa, oder? Da fehlt er mir ja auch ein bisschen, muss ich ja mal sagen. Allerdings. Ein feiner Mensch, der Johnny. Ein feiner Mensch, Johnny Häusler. Ein wirklich feiner Mensch, oder? Ja, ja. Ich denke schon. Und, ich kann mir da kein Urteil erlauben. Ich kann mir ein Urteil erlauben, ein feiner Mensch. Was ist jetzt mit dir los? Oh, hallo. Was war denn das schon wieder? Ja, ich bin hier dummerweise auf eine falsche Taste gekommen. Du bist auf eine falsche Taste gekommen? Und wieso bist du jetzt hier drin? Wo ist denn jetzt der von eben geblieben? Ich hab keine Ahnung. Also, auf jeden Fall hat es ein ganz komisches Geräusch gehabt. Da eine... Ist das schrecklich. Das fällt alles wieder auf mich zurück kann hier. Kann ich mal eine Frage stellen? Welche denn? Ja. Na, aber ich hab doch eigentlich eine Frage. Jetzt hat der nach Johnny gefragt. Ich wollte mich gerade schön mit dem über Johnny unterhalten. Jetzt ist der weg. Und jetzt bist du da. Ja. Ohne, dass ich mich jetzt direkt mit dir unterhalten wollte. Wer bist du denn? Fabian. Fabian. Naja, vielleicht ändere ich meinen Sinn auch noch. Ja. Vielleicht will ich mich jetzt in kurz demnächst dann total gerne mit dir unterhalten. Ja. Ich meine, wir wollen uns mal nicht vormachen. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber möglich ist es. Ja. Möglich wert. Ja. So, Fabian. Du hast jetzt mal eine Frage? Ja. Aber Fabian, ich bin doch nicht der Fragebeantworter. Ich bin doch der Fragebesteller. Eigentlich. Na, ja. Ja. Ja. Ja. Also es gibt immer so, man kann ja sagen, Kundner, du bist Gott, so Sachen, ach, hör ich nicht gerne, aber nehme ich hin. Aber so Fragen? Aus welchem Tierreich, Pflanzenreich, Mineralreich? Hallo? Musik. Musik. Na, stell mal. Ich wollte fragen, was das Fanny van Damme geworden ist. Na, Fanny van Damme, von dem jetzt 5 CDs, an denen man sich von vorne bis hinten delektieren kann, die alle großartig sind. Ansonsten war Fanny ja auch vorher schon Maler, lustige Bildermacher, Schreiber, Ausdenker, Vater, Kindererzieher und hat sich jetzt ein bisschen vom Musikbusiness zurückgezogen. Finde ich ja schade. Und wieso spielst du denn ja nicht mehr? Das finde ich auch extrem schade. Du, weil ich bestimmt von seinen 5 CDs jeden Song 5-mal gespielt habe im Durchschnitt. Ja. Und im Moment gerade mal nicht kann, aber. Finde ich aber schade. Ich spiele ihn immer wieder. Keine Bange, vergessen ist er nicht, ist einer der wenigen, einer der großen, wird hier auch wieder weitergespielt. Gut, dann wäre mein Problem damit gelöst. Super. Dankeschön. Ja, okay, tschüss. Tschüss. So, wen haben wir denn hier? Kurz und schweige draus. Tschüss. Was war das jetzt hier? Das hab ich ja nicht verstanden. Wer bist denn du? Was? Hier ist Axel. Hallo. Axel. Ja, ich höre euch gerade übers Internet in Jever. In wo? In Jever. Das ist bei Wilhelmshaven oben. Wo das Bier herkommt. Ja, genau. Das da habe ich auch. Das heißt aber Jever, heißt es hier. Na, ja, das heißt aber eigentlich Jever. Ist wie Karl Valentin, der nicht Valentin heißt? Genau, so ungefähr. Die Einheimischen hier, die sprechen das immer Jever aus. Ah ja, das ist das leckerste Bier überhaupt. Naja, würde ich so jetzt nicht sagen. Doch. Doch, aber wenn man schwache Haare hat, dann hilft es doch ein bisschen. Dann hilft schon ein bisschen, oder? Wenn man nee, so nachspielt, das ist schon ganz oder? Gut. Ja, naja, gut. Ach, du hörst jetzt über Internet? Ja, klar. Aber mit einer irren Verzögerung, das Internet, oder? Ja, weil ich habe eben gerade wieder Lautstärke gehört, damit ich mich ja jetzt eigentlich höre. Jetzt aber alle Internetkabel immer über die National Security Agency. Ah, da kenne ich mich doch nicht mehr aus mit so einem kompliziertes. Doch, über die Amis. Wenn die wollen, die brauchen bloß einen Schalter umlegen, dann hörst du ja nichts mehr. Aha. Ja. Aha. Ja, ich glaube dir das aber. Ja, ist so. Gut, also, nee, darum hat es so eine irre Verzögerung. Mach doch mal dein Internet ein bisschen lauter. Ja, mach dann ich jetzt ich mal. Mich, dann kann ich mich nämlich ein bisschen mit mir selber unterhalten. Ja, jetzt hörst du aber noch was anderes, ne? Ja, sag doch, ich kann mich mit mir selber unterhalten. Ja, oder stimmt, kann mir zuhören. Schwache Haare oder so. Hast du wohl davor erzählt mit irgendjemandem, ne? Mann, dauert das lange. Weißt du warum? Gar nicht. Weißt du warum? Nee. Weil die Ami-Geheimdienste nicht so schnell hören können. Ehe da durch ist, bei dem einen in eine Ohr rein, andere Ohr raus, da kannst du ja stoppen. Das dauert 1,5 Minuten. Ja, das glaube ich dir gerne. Dann kann ich mich in 1,5 Minuten selber hören. Genau, toll. Du kannst dich in 1,5 Minuten selber hören. Und du kannst dir auch einen schönen Gruß ausrichten. Ich mir? Ja. Nee, da richte ich lieber meiner Nein, Frau. Nein, Fremde werden nicht gegrüßt. Wenn ihr gegrüßt wird in der Sendung, dann kannst du höchstens dich selber grüßen. Nee. Doch, grüß dich doch mal. Grüß dich doch mal. Total tolle Grüße an, wie heißt du nochmal? Ich heiße Axel. An Axel aus Jever. Jever, aber fast Potsdamer. Naja, wieso? Wieso? Weil meine Frau aus Potsdam kommt. Also meine Freundin. Ach so. Und ich fast jedes Wochenende dahin pendle. Und, wo hast du die her? Die hab's aber euch auf dem Polenmarkt gehört. Nee, im Internet. Im Internet kennengelernt. Im Internet? Natürlich, ja? Natürlich. Mann, über Amazon oder was? Nee. Da wirst du ja dann aber noch eine einbrüste Tucke haben, du. Die du was aber lernt. Eine ja? Ja, natürlich. Ja, na ist ja schön. Von der Seite magst du ja jeden. Aber eine Brust ist doch ein bisschen wenig, oder? Nee, bin ich nicht. Nee. Naja, gut, das war jetzt ein in die griechische Antike lappendes Wortspiel sollte das sein. Aha. Ja, aber da ist ja jetzt, sagen wir mal, die Kenntnis des klassischen Antike, die ist ja ausgesprochen unter, wie kann die Kenntnis unter, was kann die sein, was kann denn eine Kenntnis unter sein? Unter. Unter uns. Mann, nee, du musst jetzt schon wieder privatisieren, hör auf. So, mein lieber Freund. Ich bin alter Lateiner, ich kenne das nicht griechisch. Du bist Lateiner? Ja. Aber dann kennst du doch Amazon, oder? Na, Amazon kenne ich ja klar. Ja, und dann kennst du doch Amazon.com. Amazon.com kenne ich auch, ja klar. Ja, und warum gibt es da Bücher und keine Frauen? Kannst du mir das mal erklären? Ach so. Ja, du musst dir auch mal Gedanken machen. Kann er nicht annehmen, dass ich das immer nur mache? Ja, stimmt auch wieder. Hey, wie sieht's denn so aus in Jefa? Ach, traurig. Eine der langweiligsten Städte überhaupt, die ich kenne. Glaube ich gerne. Ja. Das Einzige, was da irgendwie die Sonne aufgehen lässt, das ist Bier, oder? Ja, genau. Sag mal, ist in so einer Bierproduktionsstadt, ist da das Bier eigentlich ein bisschen billiger? Oder nee, ist das auch so Deputatbier? Ja, für mich schon. Weil bist du Bierarbeiter? Bierarbeiter, Diplom-Braumeister heißt ein das. Ein Biermann bist du also? Ja, der Biermann, Hast du eine Gitarre? Nee. Oh. Eigentlich eher unmusikalisch. Ja? Aber dann musst du doch so, du bist Braumeister. Diplom-Braumeister. Diplom-Braumeister? Ja, studiert man in Berlin, an der VRB. Ah, ja. Und mit so einem Studium hältst du jetzt Jefa für eins der besten Biere? Wie kommst du denn da drauf? Na, geschmacklich. Nein, sag doch mal jetzt, ja, das ist aber auf jeden Fall tausendmal besser als das Rex. Okay, das Rex ist auch nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Ja, aber ich denke tausendmal besser als das Rex, hast du eben gesagt. Ja, ich habe gesagt, das Jefa ist tausendmal besser als das Rex, aber das Rex ist auch nicht schlecht. Aber das ist bei dir ja so ein Betriebskampfgruppenpatriotismus, oder? Der dich das Jefa-Bier hochloben lässt. Naja, man hängt ja auch an seinem Arbeitsplatz, ne? Ja, ist klar. Aber welches Bier trinkst du denn privat? Außer dass das Jefa, dass du das Jefa ja privat, also das Rex trinke ich ganz gerne, weil ich auch oft in Potsdam bin. Ja. Und privat trinke ich auch gerne das Einbecker Brauherrenpilz. Sagst du wahrscheinlich nicht. Welches? Einbecker Brauherrenpilz. Ist so 70 Kilometer südlich von Hannover, gibt es eine ganz kleine niedliche Stadt. Ungefähr genauso verschlafen und so blöd wie Jefa. Die heißt Einbeck und die machen das Maibock. Vielleicht kennst du das. Nee. Nee, kennst du auch nicht. Nee. Bist kein Biertrinker, oder? Doch, aber ich bin so ein bewusstloser Gegenmarkentrinker. Also Reichelt-Pilsener oder was? Nee, auch nicht. Nee. In so einer Erststätte bestelle ich schon immer irgendwie ein Bier, wo ich denke, dass ich damit Arbeitsplätze schütze. Aha. Na gut, in Potsdam, die kannst du ja noch nicht mehr schützen. Die machen ja noch Ende des Jahres dicht, ne? Ja, wo sind denn dann Leute total glücklich, wenn ich Rex trinken würde? Wo wird denn das dann hergestellt? Das wird dann in Neukölln, bei der Kindl hergestellt. Ah ja, naja, siehst du, die Kindl darf man ja nicht trinken, glaube ich. Wieso, so ein Konzern? Ja, naja. Du gehörst doch alles wieder zu Oetker, da kannst du auch Pizza essen. Ja, trinke ich doch aber auch nicht. Was trinkst du denn? Bier. Ja, welches denn? Ach so, Radeberger. Ja, manchmal. Was denn, warum? Ach Gott, das kannst du doch nicht saufen. Wie? Das schmeckt doch nicht. Das kannst du doch nicht saufen, Radeberger. Ja, Mann, ich denk an die Arbeitsplätze, sag mal. Bin ich ein asozialer Trinker? Ach, nee. Ja, und was ist mit den Arbeitsplätzen in Jefa? Was mit meinem Arbeitsplatz? Den willst du nicht schützen? Na, du hast den doch. Ja, du hast doch wahrscheinlich außerdem einen Bausparvertrag und ein Eigenheim. Eigenheim stimmt, aber und dann natürlich, und dann eine Potsdamer Frau, die sind doch viel Bilder im Unterhalt. Quatsch. Na logisch. Altbau in der Schopenhausstraße, dritte Stock ohne Fahrstuhl. Na und? Naja, siehst du, ist der Bilder im Unterhalt, sag doch. Was heißt denn die Unterhalt? Außerdem verdient meine Frau ja auch ihr eigenes Geld. Na siehst du, sag doch, die Ostweiber sind Bilder im Unterhalt. Oder? Hübscher. So eine Jefa-Tucke, die müsstest du noch aushalten. Die würde den ganzen Tag bei dir in der Küche rumsitzen, hä? Da muss ich dir recht geben. Genau. Also die Westfrauen, die gehen alle nicht arbeiten, die kriegen alle Kinder. Vor allen Dingen ist ja auch im Westen so, dass du keine Kindergartenplätze hast. Ja, unter 3 Jahre. Ja, vor allen Dingen jenen, die nicht nur nicht arbeiten, die kriegen auch keine Kinder. Sondern die ondulieren sich den ganzen Tag. Die wollen uns mal eine Stur machen. Na gut, das stimmt ein bisschen. Na siehst du, und jetzt sag ich, wenn deine Potsdamer Freundin sich ihren Lebensunterhalt selber verdient, dann ist sie doch total billig im Unterhalt aus deiner Sicht. Ist doch, fallen doch weniger monatliche Kosten an als bei einem Kleinwagen. Ich fahre Mercedes. Naja, siehst du, sag doch, naja, weil du dir eine Ostfreundin genommen hast. Deswegen kann ich mir Mercedes leisten. Deswegen kannst du dir Mercedes leisten. Wenn du jetzt eine Einheimische genommen hättest, dann hättest du höchstens für einen Golf erreicht, oder? Sei ehrlich. Na, oder ein Trabant. Naja, Trabant. Gibt's die überhaupt noch? Weiß ich nicht. Naja, siehst du, der nimmt mir so an. Versuch ja nicht besondere Ostkompetenz unter Beweis zu stellen, weil du von Trabant redest. Mercedes? Ja. Wie alt ist denn der? Oh, der ist schon 10 Jahre alt. Naja, bist du kein Alter für so ein Auto. Ja, läuft doch. Da kommst du dann total groß raus in Potsdam, wenn du jetzt von Jever mit deinem Mercedes nach Potsdam fährst? Nein, da komme ich mit dem Zug hin. Ich komme mit dem Zug nach Potsdam. Und so Schokoladentaler aus dem geöffneten Autofenster auf die Straße wirfst und kickst, wie sich die Zonis drum balgen? Kann ich mir doch gar nicht leisten, mit dem Mercedes nach Potsdam zu fahren. Bei den Spritpreisen, da fahre ich doch lieber mit der Bahnkarte und dem Zug. Aber du hast doch einen Diesel, oder? Nee, ich habe auch keinen Diesel. Ach so, na dann verstehe ich's. Dann kannst du dir nicht leisten. Nee, da brauche ich nur schön hier mit der Bahnkarte, aber die wollen ja auch wieder einziehen. Aber da bezahlt er sicher die Freundin die Hälfte, oder? Jetzt noch, aber ab... Unglaublich, echt? Die bezahlt die Hälfte von deiner Fahrkarte, wenn du nach Potsdam fährst? Ja, wenn sie hierher kommt, zahle ich auch die Hälfte. Warum denn? Warum? Na, wollen wir uns alles teilen. Alles? Ja, alles nur, eigentlich. Nur die Kosten oder auch das Einkommen? Ja, die Kosten. Einkommen ist dasselbe. Ja, das Einkommen ist sicher, dass dasselbe. Das macht nichts. Als Diplom-Braumeister verdienst du nicht mehr als die als Floristin in Potsdam? Die ist doch keine Floristin. Hör auf mit Floristin. Die ist doch nicht Floristin. Wie kommst du darauf? Na, was sollen die denn sein? Die heißen doch alle Mandy im Osten und sind Floristinnen. Nein. Nee? Meine Frau heißt Simone. Simone? Und, ja, Moni, kannst du aber auch sagen. Ja, aber die ist nicht, die ist aber keine Floristin, sondern die ist, macht gerade die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der AOK in Teltow. Ach du Scheiße, echt? Ja, und ja gut, die macht's aber jetzt nicht mehr, die ist nur seit 12 Jahren da und die verdient richtig gut Geld. Also genau so viel wie ich. Aber du hast ja gesagt, die macht die Ausbildung. Ja, aber sie ist seit 12 Jahren da. Die macht die Ausbildung nebenbei. Das ist ja wieder im Osten auch wieder möglich. Oder im öffentlichen Dienst überhaupt, sag ich mal. Seit 12 Jahren bei der AOK? Ja. Sag mal, da ist am 9. November die Mauer gefallen und am 10. war sie schon bei der AOK praktisch, oder wie? 9. November 89, ne? Ja, und wir haben jetzt 2002. 10 Jahre 2002, stimmt. 92 ist sie dann zur AOK gegangen. Nee, 90. Also, okay, es sind 91 jetzt angefangen. Die verdienen sich ja dumm und dämlich, war diese AOK-Angestellten, daran, dass alte Omas offene Beine haben und so. Oder? oder alte Männer herzkrank sind. Ja, da denkst du nicht auch, dass die Krankenkassenbeiträge unerhört hoch sind? Sind's ehrlich gesagt, stimmt schon. Sind's, also das ist immer so ein Streitthema, so ein Streitpunkt. Und das stimmt warum? Schon. Und warum? Weil deiner Freundin zu gut geht. Nein. Weil die den ganzen Tag in der Weltgeschichte rumjuckelt, nach Jever fährt und sowas. Sich im Westen amüsiert. Ja, genau, sich im Westen amüsiert. Genau. Genau, und ich muss mit meinen hier offenen... Ja, was verdienst du denn nun? Mit meinen offenen Beinen muss ich die unterhalten praktisch. Quatsch, du offene Natürlich. Beine. Natürlich. Na klar, wenn ich will, habe ich nur offene Beine. So ist das Leben. Das ist hart teilweise. Naja, aber es hält sich in Grenzen. Also man kann einigermaßen über die Runden kommen damit. Ja. Aber übrigens muss ich meiner Freundin... Ich nehme mir ohne Freundin in Potsdam. Wenn die so billig sind... Wieso, hast du doch bestimmt, kann man, oder? Kann man die von der Steuer eigentlich absetzen da bei euch? Nee, das kann man jetzt. Habe ich ja versucht. Das ist nicht durchgekommen. Du hast versucht, deine Freundin von der Steuer abzusetzen? Nein, nicht meine Super. Freundin, aber hin und her fahren. Das geht aber alles nicht. Warum da nicht? Da bist du wieder zugewieft. Kannst du mal sagen, Studienreise, oder? Ah, das läuft nicht. Das geht leider nicht. Kannst nicht sagen, ich bin heute wieder zum Test trinken in Potsdam? Zum Test trinken. Naja, Test trinken. Ja, wenn ich Potsdam bin, dann trinke ich ja kein Bier. Ja, das musst du doch nicht der Steuer nicht sagen. Du kannst doch irgendwo einschenken und 2 Gläser bestellen und dann kippst du die eben weg. Hauptsache, du hast die Quittung. Und sagst, du warst zum Test trinken da und dann ist es praktisch eine Dienstreise, kannst du alles absetzen, bis hin zur Freundin. Na, so eine hohe Stellung habe ich sowieso nicht hier. Also das ist... Aber gegenüber dem Finanzamt vielleicht. Gegenüber dem Finanzamt vielleicht. Naja gut, das wird auch nicht laufen. Versucht es mal. Nee, die geben sowieso kein Geld raus. Na und, Test trinken zieht aber immer. Ja. Also bei mir. Außerdem heiraten wir sowieso bald und dann kriege ich sowieso eine andere Steuerklasse und dann läuft das sowieso alles besser. Super. Hoffe ich mal. Ja, heiratet ihr jetzt wegen der Steuern? Bringt das echt was? Nein, das bringt meinst ja eigentlich nichts. Soll ich auch heiraten? Weiß ich nicht. Wegen der Steuern? Kommt drauf an. Das bringt bei uns eigentlich überhaupt nichts, weil meine Freundin hat ja doch schon ein Kind und die hat ja natürlich eine bessere Steuerklasse. Ah ja. Na, und theoretisch, wenn ich sie jetzt heiraten würde, würden wir beide Minus machen. Ach. Ja. Denn heiratet ihr quasi gegen euer steuerliches Gewissen? Genau. Nur wegen der Liebe. Echt? Weil sie so einen Mann wie mich nie wiederbekommen wird. Ja, da lachst du, was? Du wirst nie wieder so eine Frau kriegen, die so billig im Unterhalt ist. Genau. Naja, Quatsch. Ich werde nie wieder so eine Frau kriegen, die so hübsch ist. Echt? Ja. Da kommst du bei euch ganz groß raus, wenn du mit der an der Bushaltestelle stehst in Jever? Au, in Jever gibt's keine Bushaltestelle. Nicht mal eine Bushaltestelle, echt? Naja, doch, ein oder zwei oder irgendwas, naja, aber das ist alles sehr provinziell. Wenn du hier von Jever aus an den Strand fahren willst, da kommst du nicht hin, nicht zurück, nix. Da musst du entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren. Wenn du hier mal irgendwann den Führerschein los wirst, aus irgendwelchen Gründen, das ist absolut unmöglich. Du kommst nicht hin, nicht zurück. Super. Ist nicht so wie schön, das ist so schön wie in Potsdam, dass du dich schön. Bleiben die Trinker wenigstens da eben. Sag mal, und wenn du dann da so rum bist, dann stecken die dann jefer alle ihre Köpfe zusammen und sagen, kick, das ist unser Braumeister mit der schönen Russin. Welche Russin? Naja, deine Freundin. Die Sprüche? Das war gar nicht so unrecht. Na, sag doch, oder? Da ist es hier bei den Einheimischen gar nicht mal so unüblich. Das ist eine Hochfrau aus dem Osten und da wundern sie sich dann schon drüber, ne? Ja. Da wundern Sie sich, warum das jetzt nicht so eine Philippinin ist, oder? Nee, da wundern sich das. Die ja noch im Unterhalt. Das ist keine Deutsche, sondern eine aus dem Osten, in Anführungsstrichen, sagen die, sag ich nicht. Ja, ja. Also, verstehe mich jetzt nicht falsch, ne? Ja, die spricht aber gut Deutsch, ihre Freundin, sagen die dann, wa? Ja, so ungefähr. So, ja, ist ganz lustig so. Immer schön, da ist die Olle sehr gut für eine Kneipenwette, hä? Von wegen. Vor allen Dingen Olle. Sag du nicht Olle zu meinem Blümchen, sonst komme ich dir da vorbei. Naja, das kannst du dir doch nicht leisten. Musst dann nicht denken, dass ich mich jetzt zur Hälfte an deinen Fahrkosten beteilige. Herzlich, danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Okay, ja, okay. Dann höre ich mich gleich auch mal einen Augenblick im Internet. Genau, was? Dann hör mal schön hin, was du da für Scheiße erzählt hast. Okay, tschüss. Okay, tschüss, Kutti. Kutti sah der Unheil, der verrückt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. We'll be right back. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, dear listeners, you can call me Anna this number hier. Wo ist sie denn jetzt? Ach so, hier, eine Tele... Warte, ja, ich rufe genau. Die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. As you can hear, you are a listener of Radio Multikulti. And all our foreign guests are warmly welcome. Und wir reden heute über... Mann, das habe ich überhaupt noch gar nicht gesagt, oder? Worüber wir reden. Das Thema. Kinder, das ist 11:04 und das Thema ist noch nicht klar. Eine peinliche Situation, in die ich mich da gebracht habe. Hallo. Jo, hallo. Ja, dass mich mal einer nach dem Thema fragt. Da fängt er an, mich sofort gewissermaßen aufs Bier zu bringen. Aufs Bier, ja. Na naja, also eben, der andere. Du doch nicht. Ich habe ja auch gerade ein schönes Bierchen. Jetzt hör auf mit Bier. Ja, jetzt, mal fangen wir an hier. Hier, das darf man ja nicht sagen, aber hier im neuen Studio also ist Bier trinken verboten. Neptun von der Tankstelle ist ganz gut, lecker. Judith, Neptun also, von der Tankstelle? Ja, genau. Neptun kenne ich ja nicht 50 so. 50 Cent. 50 Cent? Ne, ist ohne eine Mark. Aber ja, für Tankstellenverhältnisse ist es schon ganz praktisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also, Ihr müsst euer Bier noch vom Taschengeld bezahlen, oder? Nee, also ich bin da schon raus aus dem Alter. So, bist du dir ganz sicher? Du naja. Verprasst okay. Gewissermaßen das umgeleitete Kindergeld von deiner Mutti, oder? Das hast du der wahrscheinlich abgepresst und abgetrotzt? Nee, muss nicht sein, also da steckt nicht. Was heißt, muss auf. Nicht sein? Naja, da wollen wir doch mal ehrlich sein, das ist dir doch egal, wo das Geld herkommt. Hauptsache, das lässt sich in Neptunpilz umrubeln, oder? Na, so weit ist es leider noch nicht. Also. Euron. Wieso, was heißt, so weit ist es leider noch nicht? Wie weit? Na, ich hab einen Kumpel, der trinkt gerne mal ein Bier hier, der sitzt neben mir. Womit verdienst du denn deinen Trinkerunterhalt? Ich bin arbeitslos. Ah, aber schön. Aber pass auf, Kuttner, wir kennen uns schon von früher, Mann. Na und? Ich hab früher immer in der fünften Klasse haben wir immer bei dir angerufen, Mann, so Schulkameraden von mir und ich. In der fünften Klasse? Ja, und jetzt bin ich schon... Ja, ist ja vor 3 Jahren her, oder was? Ist ja 3 Jahre her, oder was? Na, ist schon ein paar Jährchen her, Mann. Jetzt nach der 8. abgegangen, oder? Jetzt bist du 23. Nee. Also, aber so ähnlich. Naja. In der 5. Klasse, ehrlich? Mann, ja, Captain Blaubeer, kein Blöd. Weißt du noch? Sind ehrlich? Das war ja, ihr? Logisch. Um Gottes Willen. Na, ich war Captain Blaubeer. Ja, also, wisst ihr, warum ihr da immer so auf tiefes Missverständnis bei mir gestoßen seid? Wie bitte? Wisst ihr, warum ihr immer so auf tiefes Missverständnis bei mir gestoßen seid damals? Nee. Soll ich dir sagen? Erzähl mal. Da, weil ich damals kein Kinderfernsehen mehr gekickt habe. Ich war total überfordert. Ich wusste ja nicht, wer Captain Blaubeer ist. Inzwischen weiß ich's. Mm. Ihr wart meiner Zeit voraus. Ja, auf jeden Fall. Ich war also im Nachhinein, wenn man so überlegt. Ist ja unglaublich. In der 5. Klasse, wie alt ist man denn da? Ist man da 11 oder 12? Nee, warte mal, 5., 6. Also auf jeden Fall erstmal einen schönen Gruß an Hein Blöd, falls er zuhört, weil er jetzt nicht gerade wieder auf Action ist. Mann. Das ist ja echt seit 10 Jahren dabei, ist ja unglaublich. Ja, Mann, logisch, immer noch. Stimmt. Klar. Eure ersten bösen Anrufe waren noch in einer Leperstraße. Da saß du noch da. Da saß ich noch da. Ach so. Da war da so eine 5-stellige Telefonnummer. Ja, nee, das weiß ich gar nicht mehr. Horrido. Aber auf jeden Fall immer so abends, so donnerstags war das, dienstags und donnerstags oder immer abwechselnd war. Ja, oder es fing genau irgendwie Donnerstag an oder Freitag war die erste, fing es an und dann Donnerstag und dann Dienstag oder irgendwie ja, sowas. Naja. Super, kick mal, ja, an 10 Jahre Sprechfunk gehört und jetzt arbeitslos. Ja, ja, wunderbar, groß. Kinder, da wisst ihr, ja, was euch droht. Jetzt trinkt der Neptunpilz aus der Büchse von der Tankstelle. Horrido, Du machst ja echt Werbung für die Sendung. Mann, statt dass du sagst, du dirigierst jetzt die Berliner Philharmoniker oder irgend sowas und verdienst dich dumm und dämlich und kommst gerade aus Japan zurück. Gelangt sogar, aber naja, ich weiß nicht, ist auch okay so, wie es gerade ist. Ja, für dich, aber jetzt, für was das Image der Sendung betrifft, das leidet jetzt natürlich darunter ein bisschen. Muss es ja nicht. Da hört der 10 Jahre Sprechfunk jetzt auch. Ey, kann ich dir einen Kumpel von mir geben? Ich habe hier einen Freund zu sitzen noch. Hudson nennt er sich. Ich gebe ihn dir mal kurz, ja? Kannst du mich vorher aufklären? Ist das auch wieder eine Fernseh? Ist das auch wieder Kinderfernsehen, Hudson? Ey, yo, was ist los hier? Hier, gib mir mal den anderen erst nochmal. Wir reden jetzt überhaupt da alle miteinander. Ja, gib dir den mal kurz. Der holt schon wieder Bier, oder was? Ja. Jo. Na, habe ich dich gerade mal noch vom Weg zur Tankstelle abhalten können, oder? Nee. Tankstelle waren wir heute schon. Gestern waren wir auch. Da haben wir ein paar Mädels aus Karlsruhe kennengelernt. Auf der Tankstelle? Ja, die sind hier irgendwo in der Nähe, in der Jugendherberge oder so. Super. In Kreuzberg so. Und jetzt seid ihr aber schon wieder zu Hacke, um noch loszuziehen. Heute nicht mehr, morgen vielleicht, aber auf jeden Fall... Mal schauen, so. Was so, wie heißt dein Kumpel, sag mal? Hudson. Hudson, ist das jetzt jo, ohne, ist das jetzt auch? Ja, ist das ohne Fernseher, ohne Kinderserie? Nee, das ist original. Nee, nicht, dass ich jetzt normal, gewissermaßen praktisch normal in die Heimblödfalle tappe. Wenn du verstehst, was ich meine. Nee. Gut, nee, also. Dann kann ich einfach Hudson. Praktisch den mit Hudson begrüßen und dann weißt du, wer gemeint ist. Jo, ja, hier super. Sind keine Kinder mehr hier. Naja, das Ding und was anderes, das verstehst du nicht, erklärt dir nächste Mal. Naja, okay, wir sind so, nicht Baby. So alt wie Sie, oder? Bist du auch so arbeitslos? Wie Sie? Was heißt hier wie Sie? Gib mir mal den anderen wieder her. Mann, Hudson kennt dich nicht. Hudson ist ein... Wo kommt denn her? Er kommt hier aus Altmariendorf oder so. Naja, aber das ist auch keine Entschuldigung. Naja, das ist auch kein Grund, mich zu sitzen jetzt hier. Er hat, glaube ich, immer Kiss FM oder so. Mann. Kannst du den nicht mal versuchen, irgendwie ein bisschen zu resozialisieren? Na, oder mach irgendwas? Ich doch gerade. Wir sitzen hier relaxed bei einem schönen Neptun. Ja, aber das ist der Hacke. Der kann sich da morgen ja nicht mehr erinnern, was heute war. Dass er heute total schick im Radio war und da irgendwie ganz groß rauskommt und im Grunde der King aller Jugendherbergerinnen ist. Oder? Das wisst ihr, oder? Ach nee, darin wird er sich noch erinnern. Was macht er? Du musst ihm einfach mal abgewöhnen, dass er Bier mit Strohhalm trinkt. Gib mir mal Hudson wieder. Hudson. Kinder, ich sag euch, was hier im Studio los ist, ihr macht euch keinen Begriff davon. Der Junge hat drauf, also unterhaltet euch mal ein bisschen hier, Mann. Macht mal ein bisschen Der hat's überhaupt ja nicht drauf. Ja. Bist du Hudson oder wer bist du jetzt? Hier ist Jackson. Jackson? Ja. Aber wo ist denn jetzt Hudson geblieben? Ne, ich bin Hudson. Ach so. Aus Altmariendorf? Aus Altmariendorf, genau. Oh Mann, da hast du echt schwere Kindheit hinter dir, oder? Nö, war immer schön 88.8 gehört? Wir mussten da kannst du die deutschen Volkslieder rauf und runter, oder? Wir haben 11N gehört. Wann denn? Bis wann denn? Bis 6. Klasse und dann war aber auch Pumpe. Ja, wo sie denn, Urias haben wir gehört, diesen Sender haben wir gar nicht reinbekommen, ich weiß gar nicht. Ja, durftet ihr ja nicht hören, wa? Nee, durftet haben wir auch. Ja nicht reinbekommen, da war unser Radio zu Ende, du, wir haben gedreht und auf einmal war das Radio zu Ende, das haben wir überhaupt ja nicht hören können. Mann, ich sag dir, die haben euch in Altmariendorf, haben die euch von Hacke bis Nacke belogen, 40 Jahre lang. Ihr hättet mal dafür auf die Straße gehen sollen, dass ihr ordentliche Sender hören können. Warum heißt es denn Altmariendorf? Ja, also das sollte wahrscheinlich Uraltmariendorf heißen, nee, oder? Ja, damals, aber jetzt ist es auch schon Innenstadt, teilweise. Für wen? Für dich? Für mich ist es Innenstadt, ja. Ja, weil die jetzt die Teerstraße verlängert haben bis in euren Dorfkern. Deswegen genau, sind Innenstadt. Genau. Aber kannst davon ausgehen, dass eine verlängerte Teerstraße und eine Bushaltestelle und vielleicht noch eine Ampel mit Batterie, die eine batteriebetriebene Ampel noch nicht irgendwie unbedingt Innenstadt signifikant ist. Ach, um Gottes Willen, bei uns ist richtig Action, Highlife. Action. So. Du meinst jetzt hier auch, weil Bier an der Tankstelle lebt, oder? Ja, bei uns gab's noch nie so einen Sexshop, weißt du, was ich meine? Und jetzt? Heute hast du die ganze Meile, da kannst du schon ein bisschen so rumlaufen. Super. So, warte, und da stehen dann Altmariendörflerinnen, die gewissermaßen, wo die bäuerliche Wirtschaft das Geld irgendwie nicht mehr bringt und verkaufen da ihre zarten, allerseits schon von 50 Jahren schwerer bäuerlicher Arbeit gebeutelten Leiber. Weg ist er. Der alte Mariendorfer, mein lieber Scholli, du. So, was machen wir denn? Dann telefonieren wir eben mit jemandem anders. Sag mal, ich würde ja gerne mal dazu kommen, hier mein Thema zu sagen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin ja durchgekommen. Ich muss mal jetzt mal sagen, Heinblöd, tut mir echt leid, war nicht meine Schuld, höhere Mächte. Was? Du doch, ich rede doch nicht mit dir, ich rede mit dem Hörer. Na, ich bin du bist der Hörer. Nee, du bist der Hörer, du bist jetzt Anrufer. Hä? Das ist ein totaler Rollenwechsel. Ich bin Hörer und Anrufer, sag mal. Mann, du kannst doch Unterdrückter sein, solange du zivil hast. Wenn du jetzt deine Polizeiuniform anhast, dann bist du Unterdrücker. Und wenn du hier anrufst, dann bist du nicht mehr Hörer, sondern Anrufer, verstehst du? Unterdrückter Anrufer, in dem Fall jetzt. Nee, überhaupt ja nicht unterdrückter Anrufer, sondern vorlaut. Wer bist denn du? Na, Uka aus der Uckermark. Naja, du musst doch wohl wissen, wer du bist. Naja, sag da, Uka aus der Uckermark. Uka aus der Uckermark. Ist das jetzt weiblich oder männlich? Na, weiblich? Habt ihr da alle so tiefe Stimmlagen in der Uckermark? Wir haben sie doch tiefer. Ist das hier auch, weil ihr wie die Kühe mit Glenbutterol gefüttert wurdet? Mit was gefüttert? Mit Glenbutterol, dass ihr einfach schneller über die Straße kommt. Die Kühe? Jetzt? Nee, ihr. Wir? Naja, also meinetwegen, also ich will jetzt keinen großen Unterschied machen. Ich weiß zwar nicht, was du mit Kleben-Blabla meinst, aber... Kleben-Butterol. Das macht ordentlich Schenkel, tiefe Stimme und erhöht die Schnelligkeit. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man über die Straße trottet, dass man jetzt von einem Westberliner Touristenauto überfahren wird oder mitgerissen wird. Ist in dann der Uckermark vom Touristenauto? Ja. Aus dem Westen? Ja. Nee, das haut schon ja nicht hin. Ja doch, die preschen doch da besonders schnell durch, Klimaanlage an, aber Fenster hoch. Sag mal, fährst du auch im Westauto? Nee, aber weil die doch da alle Nazis sind. Das stimmt ja wohl nicht, ja? Aber jetzt komme ich hier gleich wieder. Wir wollen mal aus Glenbutterol zu sprechen kommen. Ich kenne aber kein Glenbutterol. Glenbutterol? Glenbutterol. Glenbutterol mit G. Ist das ein Ort oder was zu essen? Ist praktisch was zu essen. Aha, und darüber willst du jetzt mit mir reden? Mir wird ganz schwummerig hier inzwischen schon. Ich fühle mich hier wie der Kapitän eines großen Schiffes. Ja, echt. Und wir haben hier hohen Seegang. Ich könnte den für mich sogar noch erhöhen, den Seegang. Hörst du nicht, wie mein Herzschrittmacher arbeitet? Hör mal. Ach, das ist der Herzschrittmacher. Ja. Aber ich wollte den Schrittmatter sagen, aber naja, da sind wir ja noch nicht. Herzschrittmatter, also, nein, Herzschrittmacher. Also warte mal, erklär noch mal dieses Wort. Welche? Oder sag nochmal dieses Wort. Glenbutterol. Was ist denn das? Na, das ist eine Chemikalie, mit der Kühe schneller gemacht werden. Du erzählst aber jetzt auch Märchen, wa? Nein! Wieso kenn ich das? Sag mal, ich bin doch eine Kuh und wieso kenne ich das nicht? Also, naja, weil sie dir nicht sagen, was sie dir ins Essen mischen, oder? Was? Das sagen die heutzutage nicht? Naja, ich weiß nicht, wer mischt denn dir da denn Essen? Wer macht denn dein Essen? Naja, die Bauern so rundherum. Hast du da irgendwie so ein ABMler? ABM-Bauern? Ja, eine ganze Menge. Der dir mal das Essen vorbeibringt, so praktisch? Nee, der kocht mir das direkt. Ah ja, schön. Ja. Und jeden Tag ist es ein anderer. Super. So, Uka. Na gut. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich bin ja ganz glücklich, dass ich mal wieder durchgekommen bin. Genau, sag doch mal. Ja? Und ich wollte dich eigentlich mal fragen, ob du schon weißt, wo in der Uckermark der Räuber steht. Wer? Der Räuber. Vor Sendung weiß ich nicht, wie lange her. Nee, weiß ich nicht. Weißt du immer noch nicht? Was habe ich denn da gesagt? Oder was wurde mir denn da gesagt? Na, da haben wir dir ein Soldatenlied vorgespielt. Und dann, ja, dann haben wir gesagt, wir sind die Räuber aus der Uckermark. Ach so. Außerdem, wenn du schon so weit bist, dass du die üble Mucke spielen kannst, wa? Ja, klar kann ich. Und die immer noch nicht wo der schönes, Räuber ist. Die haben aber ein schönes Lied gemacht. Du, wir haben mehrere schöne Lieder gemacht. Und weißt du was? Du warst gar nicht auf der Party, als wir gespielt haben. Nein, weil ich nicht konnte. Wieso konntest du denn nicht? Ja, weil ich irgendwie nicht konnte. Na, hoppla, im Studio hast du jedenfalls nicht gesessen. Nee, weil ich im Keller das Geld umwälzen musste. Das kriegt sonst Stockflecken. Ey, geil. Druckst du dich denn selber so? Na logisch, die werden immer schön mit der Mistforke hin und her. Das kennst du doch wahrscheinlich von ihrem Stromer. Nee, lass ich ja auch von ABM-Bauer machen. Siehst du? Genau, na, ich mach das nur selber. Ich lass da keine ABMler ran. Die klauen mir die wertvollen Scheine. Ja, ist logisch. Bei Geld, also da hört's ja dann oft, wa? Bei stimmt, uns bei Geld hört ABM auf. Genau, richtig. Ja, verstehe ich. Dann schickt mir doch mal wieder eine schöne Kassette mit eurer Musik. Übel Mucke. Genau. Aha, willst du noch eine Kassadam? Na logisch! Weil wir können auch eine CD machen. Naja, super! Und was kriegen wir dafür? Ja, nicht. Ne, Moment, ja. Du machst hier einen bunten Kuttner, wollte ich schon sagen. Ich mach mir ja keinen bunten Kuttner, ich kann nur gute Musik spielen. Du bringst Mucke im Radio, was meinst du, wie viele Ohren am Radio dann hängen? Und wir kriegen nicht dafür? Na, warten eure Uckerohren oder was? Wieso unsere Uckerohren? Naja, wer hört das sonst? Die anderen schalten alle aus. Die auf Berliner Rundfunk. Das kannst du aber abhaben. Naja, logisch. Na, aber ab. Naja. Du weißt ja ganz genau, kokettiere immer nicht so rum, ja? Nein, das ist für total gegen meine Interessen, spiele ich das soweit. Ach so. Einfach aus Solidarität mit der geknechteten Uckermark. Aha, geknechtete Uckermark. Aha. Ich hoffe, genau. Hier in der Uckermark hören alle zu und hören das, was du hier so ablässt. Genau, hoffentlich hört auch der Tierarzt zu, dann kann er dir morgen erklären, was Clenbuterol ist. Und warum du das jetzt essen musst. Aber ich glaube nicht, dass ich das schon mal gegessen habe. Naja, ich bin mir da ziemlich sicher. Echt? Ja, sonst wärst du schon von einem schnellen Raser wahrscheinlich überfahren worden. Auf keinen Fall. Ja, logisch. Mich überrollt niemand. Naja, ah, ja, gut, nee, das mag aber andere Gründe haben, oder? Kann auch sein, ja. Gut, okay, da will ich mich jetzt nicht einmischen. So, meine liebe Uka. So, mein lieber Kuttner, ich bin ja wirklich froh, dass ich so heute keine wunden Fingerchen gekriegt habe. Zwecks der Tastatur, ich weiß zwar immer noch nicht, was das Thema ist. Fingerchen ist aber auch gut, oder? Na, ich könnte auch sagen Würstchen oder so, ja, aber ich bin nur mal Fingerchen. Gut, okay. Aber jedenfalls werde ich jetzt mal weiterhören, vielleicht komme ich ja drauf, was das Thema ist. Genau, super. Ja, na, da danke ich dir. Ist doch schön. Ja, ist doch schön, wenn man so zwei große Ohren am Radio weiß. Tschüss. Tschüss. Yeah. Melvins. Mein Kinder, jetzt bin ich ja hier irgendwie komplett durcheinander, stelle ich gerade fest, weil das natürlich jetzt absolut, also zeitmäßig sehe ich gerade, das ist ja schon praktisch 23 Uhr, naja, 22, also insofern so schlimm ist es auch wieder nicht. Guckt euch mal so an. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Was ich praktisch sagen wollte, ihr könnt ab jetzt auch den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Da wisst ihr ja, da ruft ihr einfach an und sagt, was ihr so sagen wollt. Und das wird dann praktisch direkt auf Band aufgenommen, dann kann man also, naja, ihr kennt es doch, oder? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. So, jetzt wollte ich eigentlich noch, wollen wir mal einen Hörertest hier machen. Hallo Hörer? Tag, nun rückt da mal ein Thema raus hier. Herzchen, jetzt hauen wir hier nicht so auf die Kacke. Verstehst du, steht da auf dem Hocker, dass er ans Telefon überhaupt ranreicht und macht dann hier einen Showdown, wie wenn er John Wayne wäre. So geht es aber nicht, Fräulein. Ich bin nicht Fräulein, Junge. So, jetzt hör mal hier hin. Hör mal hier hin, ob du das... Ich bin ganz Ohr. Warum kommt das jetzt nicht? Ah, schade. Ey, man darf ja nie mehr im Radio, wenn du denkst, dass du mal hier irgendwie Scheiße sagen kannst im Radio, überhaupt gar nicht. Da wirst du sofort, zack, an eine saubere sowjetische Wand gestellt und dann gibt's Eier. Verstehst du, was ich meine? Ja, logisch. Ja? Was heißt denn hier logisch? Bist du, was eine saubere sowjetische Wand ist, Baby? Wie alt bist denn du? 13. Ja, und wo seid ihr in Geschichte? Barbarossa oder so ein Ding. Naja, siehst du, da lässt die eine saubere sowjetische Wand, lässt dann noch eine Weile auf sie warten, wenn du jetzt bei Barbarossa bist. Mein lieber Freund, ich wollte jetzt nämlich mal ein Experiment mit dir machen. Und mal dein Geschichtsbewusstsein testen. Jetzt hör mal. Oh nee, da bin ich nicht gut drinne, du. Naja, so schlimm ist es nicht. Nein, hör doch mal zu jetzt hier. Stell dir vor, du kommst nach aus Berlin. Und da triffst du ein ganz, ganz heißes Mädchen. Ach, scheiße. Also das ist ein Song, wo man mal denkt, man könnte mitsingen, kann aber nicht. So ein ganz heißer Feger aus Pankow. Weißt du, wo Pankow ungefähr ist? Ja, logisch. Ich wohne in Berlin, du. Ja, und deswegen musst du Pankow noch nicht kennen. Ich habe voll mit dem alten Mariendorfer zu tun gehabt. Dem haben sie jetzt, der küsst immer noch gewissermaßen die Türklinke von der Parteizentrale der CDU, weil sie die Teerstraße nach Alt-Mariendorf verlängert haben. Ja. Und du findest sie sehr bedeutend. Wisst ihr jetzt, wer das ist? Nee. Ja, Mann, mein Akku piept gerade. Ich kann leider nicht sehen, ja. Ja. Du weißt ja, der tippt aber Sachen, die werden, glaube ich, schlimmer für mich. Tja. Ja, ich stelle gerade fest, es gibt doch ja keine Sachen, dass die schlimmer wären, als dass der junge Mensch da jetzt weg ist. Mann. Im Grunde dachte ich, hallo, wer bist denn du jetzt hier? Hi, hier ist Hans. Mann, Hans, jetzt hör doch mal auf, geh mal zum Arzt und lass dir die Polypen rausnehmen. Nein. Du bist doch verrückt hier. Mann, na ehrlich. Ey, kann doch nichts dafür, Mensch. Klar kannst du. Na, jeder hin, jetzt sind hier Schwüre oben in den oberen Nasenganglien. Ach, Quatsch. Ja, logisch, jetzt sind hier Schwüre, dann sei froh, wenn die nur gutartig sind. Und aber so wie du klingst, sind die überhaupt gar nicht gutartig. Das liegt nicht am Telefon. Dann ein halbes Jahr jetzt immer zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und lass dir wieder rausnehmen. Und wenn der da nichts findet, dann sagst du erstmal Mandeln. Und wenn das nicht hilft, dann Blinddarm. Nee. Und weißt du, oh nee. So sag mal, kennst du die Musik hier eigentlich? Stell dir vor, du kommst nach aus Berlin. Kennst du die? Kann ich noch mal ein bisschen hören? Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. Ja, das klingt für dich jetzt sehr fremd. Nein, schon mal gehört, wirklich. So ein ganz heißes Mädchen. Ja, das ist Udo Lindenberg. Ja, genau, logisch, Pankow. Naja, weil ich wollte ja nur damit praktisch... Pankow? Pankow ist was anderes. Ja, Lindenberg. Aber hier ist aus Pankow. Genau. Also das Pankow-Lied, das kennt jeder irgendwie. Echt? Ja. Nee, was jeder kennt, ist der Sonnenflieger Pankow. Ja. Ja. Ich wollte jetzt Eigenwerbung machen. Mhm. Du würdest mir das leichter machen, wenn du fragen würdest. Ja. Fragen, naja, irgendwie, was mir die Gelegenheit gibt, jetzt hier Eigenwerbung zu machen. Man stellt sich doch nicht mehr so dämlich an. Du willst doch später auch mal beim Radio arbeiten. Ja, wenn wollen sie doch alle Wunsch. Heute. Ja, und wenn mein Gustav... Aber nur so als Durchlauferhitzer für das Fernsehen, oder? Nee, nee. Na logisch. Nee, an deiner Seite so arbeiten wir schon heftig. An meiner Seite? Das ist heftig, das kannst du wissen. Ja, genau. Dann könntest du jetzt mal schön gehen, ein bisschen Getränke holen zur Tankstelle. Wie der Kollege Langfeld. Jo. Naja, Wann kommt denn jetzt mal eine Frage? Was soll ich denn... Na, ja, gut, na, dein Thema. Was ist denn das heute? Das geht dir ums Thema! Doch, ich möchte das Thema jetzt mal wissen. Nee. Ich rufe so viele Leute an, die irritiert sind, weil du noch nicht einmal dein Thema gesagt hast. Irritiert sind überhaupt ja nicht, weil die aus Altmariendorf stammen. Deswegen sind die irritiert. Ja, das kann natürlich auch sein. Oder weil die mit in der fünften Klasse schon Sprechfunk gehört haben. Nee, so lange höre ich das ja noch nicht. Nee, aber der vorhin, hast du ja gehört, der jetzt unter bitterer Armut leidet. Der Blaubeer. Aber eben nicht unter Geisterarmut, das muss man schon sagen. Nee, nee, das nicht. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass am Samstag in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz um 23 Uhr wieder Play Laut ist. Cool. Mit als Gast praktisch Alexander Osang, sagt dir auch nichts, muss dir auch nichts sagen. Und der spielt eben seine Lieblings-Lindenberg-Platte. Schön, oder? Das ist sehr schön. Am Sonnabend um 23 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Jo. Ja. Und man macht und merkst, und schon haben wir, und schon haben wir uns na, irgendwann erst im April wieder. Im April? Und schon haben wir, nee, vorher irgendwann nochmal in Schwedt, aber ich weiß jetzt nicht wann. Und schon haben wir uns nichts mehr zu sagen, merkst du? Ich sag dir, das ist so ein kaltschnäuzig kapitalistisches Geschäft, dieses Radio. Ja, ja. Ich bin praktisch hier meine Eigenwerbung losgeworden und habe jetzt überhaupt jegliches Interesse an dir verloren. Das ist aber schade. Ist das nicht schrecklich? Ja, aber ey, so sind die Medien. Die verbrennen die Anrufer. Ja. Boah, das ist schrecklich. Das ist echt schrecklich. Ah, wenn ich mich hier selber manchmal höre, oh, wie ich mich da ekle. Du, von dir selber. Naja, nicht direkt vor mir, oft vor den Hörern dann auch, aber aber grundsätzlich vor der Situation an sich. Ja. Vor den gesellschaftlichen Zuständen, möchte ich mal sagen. Na, du hättest ja auch von Anfang an irgendwie eine Richtlinie festlegen können und dann rufen alle an und sprechen und du brauchst gar keinen Vorschmeißen. Stimmt, aber verschenkt ist verschenkt, wa, oder? Genau. Ja, was kann man jetzt machen? Was du jetzt machen könntest, Nee, beim halbautomatischen Anrufbeantworter kann man jetzt mal anrufen, stimmt, zum Beispiel, oder? Ja. Ruf du mal an und versuch mal da deinen Polypenansagen zu machen. Ja, kann ich machen. Ja, und tschüss! Ciao. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter... Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Genau, da könnt ihr jetzt anrufen, weil ich jetzt praktisch erstmal momentan gewissermaßen mit anderen Sachen beschäftigt bin. Ich muss nämlich die Situation herstellen, dass hier schön schöne News präsentiert werden können. Seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie ein Go-Go-Go-Girl. Und dann Paula aus St. Pauli, die sich immer auszieht. Und Lola hat Geburtstag. Und man trinkt darauf, dass sie wirklich mal so alt wird, wie sie jetzt schon aussieht. Und überhaupt ist heute wieder alles klar auf der Andrea Doria. Und für jede Nummer Rektan krieg ich ein Korn und ein Bier. Ein Typ in der Nische schockiert seine Braut. Und Bernie Flottmann denkt, er wär ein Astronaut. Jetzt kommt noch einer rüber aus der Dröhn-Diskothek. Und ich glaub, dass unser Dampfer bald untergeht. Aber sonst ist heute wieder alles klar. Sonst ist heute wieder alles klar. Seit 20 Jahren Dixieland. Ein Gruppi haben die auch, die heißt Rosa oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie ein von einem Pelikan und überhaupt ist alles längst zu spät. Und der Nervenarzt weiß auch nicht mehr, wie es weitergeht. Aber sonst ist heute wieder alles klar. Auf der Andrea Doria. Andrea Doria. Udo Lindenberg, ich persönlich aber als Platte am Samstag, um 23 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, kommentiert von Alexander Osang zu erleben. So, meine Lieblings-Prignitz, jetzt pass mal bitte auf. Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1. Genau, jetzt ist 23.30 Uhr. Fritz, Kurzinfo. Das Wetter, nachts einzelne Schauer und Abkühlung auf 5 bis 3 Grad. Tags regnet es gelegentlich, die Temperatur erreicht maximal 8 bis 11 Grad. Und jetzt die Meldung mit Falk Zierke. US-Vizepräsident Cheney hat der Türkei Hilfen von 260 Millionen Euro angeboten, wenn das Land das Oberkommando der Afghanistan-Schutztruppe übernimmt. Das teilte Ministerpräsident Ecevit nach einem Treffen mit Cheney in Ankara mit. Nach seinen Worten planen die USA in naher Zukunft keinen Angriff auf den Irak. Das Explosionsunglück in Kabul ist nach ersten Ermittlungen offenbar auf Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften zurückzuführen. Das teilte die Potsdamer Staatsanwaltschaft mit. Bei der Entschärfung der russischen Rakete waren 2 deutsche und 3 dänische Soldaten getötet worden. Die amerikanische Notenbank hat die US-Leitzinsen unverändert bei 1,75% belassen. Begründet wurde dies mit einer positiven Beurteilung der Wirtschaftslage. Die Wirtschaft wachse erstmals seit mehr als einem Jahr in bedeutendem Tempo, hieß es. Inline-Skater dürfen künftig weiterhin nur den Gehweg nutzen. Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofes gelten Skater als Fußgänger. Sie dürfen demnach die Straße nicht benutzen. Das Commonwealth hat Simbabwe wegen der umstrittenen Präsidentenwahl für ein Jahr ausgeschlossen. Die Staatenorganisation reagierte damit auf einen Bericht unabhängiger Wahlbeobachter, wonach die Stimmabgabe nicht frei und fair war. Zum Sport: Fußball in der Champions League. Zwischenrunde der Gruppe A gewann Bayern München gegen den FC Nantes mit 2:1. Der Verkehr auf Fritz, Stadtverkehr Berlin, A100, Wilmersdorf Richtung Neukölln zwischen Tempelhof und Buschkuckallee wird die Autobahn wegen Bauarbeiten bis 4 Uhr gesperrt und A111, Dreieck Oranienburg Richtung Charlottenburg im Tunnel Flughafen Tegel ist wegen einer Baustelle eine Spur gesperrt. Also jetzt mal durch die Blume gesprochen. Fritz präsentiert ein Konzert. Blumentopf. Der Topf ist im Haus. Live in Potsdam. Wir sind auf Party, Safari. Morgen Abend. Yes. 20 Uhr im Lindenpark Potsdam. Was ich liebe. Blumentopf live. Und im Radio? Fritz. So, Kinder, wir wollen jetzt mal nichts vormachen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, und ich würde vorschlagen, wir telefonieren mal gleich mal ein bisschen, oder? Thank you. weiß, was ich leide. Oder Peter Anders. Das ist, glaube ich, praktisch der Rock'n'Roller eigentlich unter den Tenören. Der ist bei einem Motorradunfall gestorben. Also in Wirklichkeit ist, glaube ich, beim Autounfall gestorben, aber Motorradunfall klingt, glaube ich, irgendwie cooler. Also ich gehe mal davon aus, für mein subjektives Empfinden ist er bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Bei einem Motorradunfall. Und von daher ist er verdammt cool und klingt auch total schick und lässig. Wenn ihr da mal so ein Z-Fan-Plattenläden, Peter Anders kann man immer kaufen. Das ist echt, das ist immer total nett. Ach, der singt so schön, dass er seine Freude hat. Selbst die traurigsten Lieder sind einem aus dem, selbst die heitersten Lieder sind aus dem Herzen gesungen. Dabei wartet jetzt praktisch ja nicht weiter. Ihr wisst ja, ihr könnt jetzt hier praktisch anrufen, also ihr könnt beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731-3932. Genau, die Möglichkeit anzurufen ist aber nicht ausschließlich darauf beschränkt, sondern könnt auch direkt hier anrufen, dann erreicht ihr mich und dann können wir uns unterhalten. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer vorbei. 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Wobei ich mal eigentlich jetzt irgendwie die ganze Zeit ja ein Thema sagen wollte. Aber wir wollen uns mal nichts vormachen. Jetzt ist praktisch fast schon 23:45. Da ist es sinnlos, jetzt ein gutes Thema. Das war also so ein duftes Thema, hatte ich. Das jetzt quasi hier so zu verbrennen und zu verheizen. Bloß aus diesem im Grunde her eher sportiven und von daher völlig überflüssigen, sinnlosen, aus diesem agonalen Ehrgeiz heraus jetzt noch ein Thema anzubringen. Mache ich nicht, sondern jetzt reden wir einfach so und versuchen mal von Mensch zu Anrufer uns miteinander zu unterhalten. Hallo, wer bist denn du zum Beispiel? Aha. Siehste, hallo? Hallo? Ja. Hallo? Sag mal, du wirst aber auch immer jünger, oder? Wieso? Na, du warst doch schon mal älter. Nee. Nee? Ah, dann warst du denn ein anderer. Wer bist denn du? Ich bin Christine. Na, siehste. Christine. Was? Ich komm auch aus Zucker. Ja, und ist keine Kunst. Ja, du hast dich vorhin ganz schön beleidigt. Wieso habe ich dich beleidigt? Na, total. Na, wieso denn? Kennst du denn deinen täglichen Glenbuterol-Konsum? Was? Na, siehste, beleidigt. Ja, die Fremdworte nicht verstehen und gleich davon ausgehen, kann sich nur um ein Schimpfwort handeln. Na, kann doch sein. Na, kann doch sein. Glenbuterol ist kein Schimpfwort. Klar. Nee. Doch. Nee. Wie groß bist du, wie viel wiegst du? Ich bin 1,68. Und wie viel wiegst du? 50 Kilo. Siehst du, da fehlt Muskelmasse. Sofort zum Tierarzt gehen, ein bisschen Glenbuterol verschreiben lassen. Vielleicht ist der Papa so ein Tierarzt. Hm? Was macht denn der da? Der ist ja bloß arbeitslos am Elker, der Papa? Nö, nee, mein Papa, der schläft im Moment. Ja, auch arbeitslose Melker müssen schlafen. Was ist er, wenn er aufsteht? Der ist nicht arbeitslos. Sondern? Naja, der ist Erzieher. Und? Hat sein tägliches, alltägliches Scheitern immer wieder zu Hause, oder? Ja, ich denke schon. Wie alt bist du? 14. Ach du Scheiße. 14 Jahre hat er schon durchgehalten? Ja, ja. Ich habe nur eine kleine Schwester. Ja und? Mit der wird er ja noch nicht 14 Jahre zu tun haben, oder? Nein, nicht ganz. Ja, siehst du? So. Aber ich glaube, die ist schlimmer als ich. Naja, kann ich mir schwer vorstellen. Na doch, Chris, ist aber so. Kann ich mir trotzdem schwer vorstellen. Ist aber so. Ja, kann ich mir trotzdem schwer vorstellen. Ja, das ist doch dein Problem. Ja, ja, so kommen wir aber nicht in den Gespräch, wenn du hier anfängst mit, ist doch dein Problem. Wer piept denn da? Dein arbeitsloser Papa? Nee, mein Akku. Dein Akku. Einen Akku hast du auch? Nee. Und wen hast du lieber? Hä? Dein Akku oder deinen arbeitslosen Papa? Mein Papa. Echt? Ja. Ja? Ja. Der macht schönere Geräusche oder was? Naja, manchmal. Was denn? Was macht der für Geräusche, dein Papa? Naja, der erzählt manchmal. Was erzählt denn er so? Na, sinnlose Sachen. Ja, da ist ja der Unterschied zum Akku dann doch nicht so groß, oder? Na doch. Wieso? Na, der beherrscht das Alphabet. Kick an. Hm? Und damit kann man Erzieher werden in der Uckermark. Naja. Nicht schlecht. Aber ich weiß, ich glaube, du hast gar kein Thema für diesen Abend geplant, wa? Das klingt so, wie wenn, also, habe ich dir nicht eben erzählt, dass ich jetzt kein Thema mehr nennen werde? Ja doch, aber weil mir das Thema zu senden zu kostbar ist? Hä? Weil mir das Thema zu kostbar ist, das jetzt gewissermaßen in uckermärkischen Gesprächen zu verschwenden. Von wo aus rufst du da genau an in der Uckermark? Aus Dresch. Aus Dresch? Ja. Na und, ist mir doch egal. Ja, wird fragten. Ja, weiß ich auch nicht. Na, irgendwie muss ich ja versuchen, die Gespräche am Laufen zu halten. Na, du sagst ja nichts. Ja, was soll ich denn sagen? Na, weiß ich nicht, außer, dass du mit deinem Papa und deinem Akku prahlst. Das ist doch nicht mein Papas Akku. Nicht mit deinem Papas Akku? Ich habe gesagt, dass du prahlst. Und zwar erstens mit deinem Papa und zweitens mit deinem Akku. Ach, gar nicht. Natürlich. Nein. Natürlich. Quält er den Akku, dass er die ganze Zeit quietscht. Ja. Ja. Ja, wenn du so lange brauchst, bis du mich mal rannimmst. Ich habe dich schon die ganze Zeit angerufen. Ja, willst du mal sehen, wie schnell es aber geht, wenn ich dich wieder rausnehme? Naja, bitte nicht. Willst du? Darf ich wahrscheinlich. Die Frage ist, ob du das mal sehen willst. Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht, dann schlafe ich doch. Verstehe. Aber ich glaube, jetzt ist mein Akku wirklich geil. Tschüss. Okay. Das meinte ich damit, mit dem raus, schnell rausnehmen. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo, hallo. Jetzt versuchen wir hier nicht noch auf die letzten Minuten so gute Laune zu verbreiten. Nee, will ich ja auch gar nicht. Aber? Du hast mich eben schon mal dran gehabt. Du hast mich eben rausgedrückt, du Heinz. Ich hab dich überhaupt ja, fang nie so an, dann drücke ich dich wirklich raus. Naja, okay, ich bin da ganz lieb. Eine Softwarepanne. Weil ich will nämlich was von dir. Ja, wollen sie alle. Die Internetadresse. Autogramme oder Locken oder verschwitzte T-Shirts. Kunde, sag mal. Die Internetadresse von Chappi? Von Johnny. Von Johnny, www.devcom.de. Die findest du aber, glaube ich, auch auf meiner Seite www.kuttner.de. Bei links. Devcom? Ja, du darfst nicht bei rechts kicken, da sind ja die ganzen Nazis, aber bei links findest du das Johnny. Dev wie Dev, oder was? D-E-F. D-E-F. Da denkst du, ich kann kein TH sprechen? Wenn ich Devcom sage, dann ist es Devcom mit F. Ansonsten würde man schon hören, dass ich TH gesprochen hätte. Und dann Devcom in einem Wort? devcom.de. Alles klar. Ich danke dir. Und was machst du denn? Dann kriegst du ja die Seite an, oder was? Nö. So die klassische Nummer, wie Schweine zu Ich habe selber keinen Computer. Ich muss dafür ins Internetcafé. Noch habe ich jedenfalls keinen. Ah ja. Warum sind das immer Cafés? Sag mal, warum gibt's denn da nicht so schöne, richtige, dicke Internet-Hacke-Dicht-Kneipen? Also ich habe... Ich glaube, es ist eine Marktlücke. Such dir eine Brauerei? Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich wahr. Und dann mach wir saufen vorm Internet. Ist doch nicht schlecht, oder? Ja, wäre nicht unbedingt Muss man da immer Milchkaffee trinken? Was? Muss man da immer Milchkaffee trinken? Da muss man gar nichts trinken. Nee? Man muss überhaupt nichts. Ach so, aber du weißt, dass gerade Koffein, dass es die Harnproduktion anregt. Oder zumindest die Blase aktiviert. Das glaube ich dann immer wieder im Interesse der Internet, weil der Computer läuft ja, zack, zack. Gar nicht nur das, es steigert auch extrem den Blutdruck. Und ne? Du stehst sinnlos auf dem Klo rum, genau. Das ist ja gar nicht so gut. Nee, das ist nie so gut. Nee. Geh lieber in eine Internetkneipe, wenn es dann eh hebt. Oder mach eine auf. Sag mal, gut, ne? Ja? Bist du interessiert an einer schönen Geschichte? In welcher Form denn? Willst du mir die heute zu Hause ins Ohr tuscheln? Dann bin ich nicht interessiert dran. Das ist eine ganz kurze Geschichte, nicht mal eine Seite. Die willst du jetzt vorlesen, eine Literaturgeschichte? Die würde ich jetzt gerne vorlesen. Schreibst du? Bitte? Schreibst du selber Geschichten? Das auch, aber ach, die ist nicht von Scheiße. Mir. Bist du so ein Jungdichter? Ach, na, das wäre ein bisschen zu viel gesagt. Hast du schon einen fetten Vertrag? Ach, bist du verrückt? Gar nicht? Nicht im geringsten. Eine kurze Geschichte? Ist es eine Krimi-Geschichte? Ist es so eine Horror-Zombie-Trash-Geschichte? Nein, ich glaube, das beruht sogar auf einer wahren Begebenheit. Wo er mit einer Bohrmaschine den Schläfer gebohrt wird oder irgendwie sowas? Ich glaube, das beruht sogar auf einer wahren Begebenheit. Ja, das wirst du doch wissen, aber wenn du die Geschichte geschrieben hast, ob die Ich habe Begeben? Diese Geschichte, Kutner, hör mal richtig zu. Ich habe eben gesagt, ich habe diese aber Geschichte richtig nicht zuhören, geschrieben. Aber richtig zuhören macht doch keine guten Gespräche möglich. Ich bin doch geradezu verpflichtet, nicht richtig hinzuhören, weil dann die Gespräche besser werden. Faule Ausreden. Keine faule Ausrede. Ganz klare handwerkliche Bemerkung. Was bleibt, aber stiften die Dichter. Aha. Ja. So, Maya, dann lies mal jetzt eine Geschichte vor. Wunderbar. Ja, da bin ich aber irre gespannt jetzt. Von wem ist denn die Geschichte? Ist eine schöne Geschichte. Von wem ist denn die? Oh, das kann ich nicht. Moment mal. Nee, steht nicht dabei. Du schreibst ja nicht richtig, du schreibst nur ab, oder was? Steht nicht da, das ist nicht von mir. Ich habe die Geschichte nicht, ich habe die in einem Buch gefunden, die Geschichte. Und jetzt hast du die abgeschrieben? Das Buch, und verkaufst sie hinter deinem Namen in Cafés. Oder so, kurze Geschichten zum Nacherzählen. Ach, das Schande, das klingt aber schon aber abschreckend, oder? Ist eine hochinteressante Geschichte, da stehen wirklich kluge Sachen drin, echt. Schöne Sachen vor allen Dingen. Vor allen Dingen diese Geschichte gefällt mir sehr gut. Liest du mal langsam vor und ich weise dich immer auf die Stellen hin, die mich sofort abschrecken. Okay, dann mach mal. Mitgeholfen heißt die Geschichte. Schon total abschreckend. Würdest du eine Erzählung lesen, wo drüber steht mitgeholfen? Friedrich ging einst in der Dämmerungsstunde in seinem Schloss. Schon bei Friedrich würde ich aussteigen. Durch den Empfangssaal. Wo? Er fand sonst niemanden darin anwesend als einen Handwerker, der sich bemühte, auf einer Leiter zur Wanduhr zu gelangen. Die Leiter wollte aber auf dem glatten Boden nicht recht haften. Dem praktischen Blicke des Königs war dies ganz erklärlich. Er fragte den Handwerker, was macht er da? Unbefangen erwiderte dieser, ich bin der Hofuhrmacher, vom Hausintendanten befohlen, die Uhr zu reparieren. Und ich will sie eben abnehmen, aber die Leiter hält hier nicht auf den glatten Dielen. So steigt er nur hinauf, ich werde die Leiter halten, sagte der König. Dies geschah dann auch, und der Uhrmacher hatte schnell die Uhr von der Wand gelöst, nahm sie unter einen Arm, die Leiter unter den anderen und verneigte sich dankend für die herablassende Güte. Der Handwerker entfernte sich, Friedrich folgte ihm, erfreut, sich einem armen Menschen nützlich erwiesen zu haben. Am anderen Morgen erhielt der König die schriftliche Meldung, dass aus dem Empfangssaal die Uhr gestohlen worden sei. Der König, dem König war dies natürlich augenblicklich klar. Er hatte, wie er nun überzeugt war, anstatt dem Hofuhrmacher einem Diebe die Leiter gehalten. Aber statt nun ärgerlich zu werden, schmunzelte er vielmehr über den komischen Vorfall. Und er schrieb an den Rand, laufen lassen, habe selbst die Leiter gehalten, also mitgeholfen. Ist doch eine schöne Geschichte, oder nicht? Ja, Mann, hörst du wirklich gerne frische, große Anekdoten? Das geht nicht um die Anekdote an sich, finde ich sehr schön. Die Moral von der Geschichte vor allem. Wieso gefällt denn? Mir außerordentlich siehst gut. Siehst du doch bei jedem Parteispendenskandal. Laufen lassen, habe die Leiter erhalten. Naja, das ist ein bisschen anders, Kuttner. Nee, ist nicht völlig anders. Da schmeißt du ein bisschen was durcheinander. Nein! Du weißt hältst, du, wer Siegfried Buback war? Du hältst da auseinander, was nicht auseinandergehört. Mm. Meinst du den Generalstände? Wie heißt der Bundesanwalt? Siegfried Buback. Wen meinst du denn? Wer das ist, wer das gewesen ist. Den Generalbundesanwalt. Ja, den kennst du. Nein, persönlich. Wird mir jetzt so schwerfallen, seine Bekanntschaft noch zu machen, oder? Ja, das wird dir allerdings schwerfallen, auf jeden Fall. Ja, genau. Weswegen fragst du denn? Wie kommst du jetzt auf Friedrich dem Großen, von Friedrich dem Großen zur RAF, Baby? es gibt da schon, eine gewisse Parallele, will ich nicht sagen, aber könnte man, zwischen gut, wem und wem? Das ist etwas zeitlich ein wenig auseinander, aber das sind damals... war es halt ein bisschen anders als heute, gell? Versteh ich nicht. Verstehst du nicht? Nee. So mit Romantik und so hast du auch nicht viel am Hut, ne? Was hat denn jetzt mit Buback zu tun? Weil der ist ziemlich unromantisch, der Typ, irgendwie. Wer? Buback und Konsorten. Den Zusammenhang kriege ich jetzt immer noch nie hin. Naja, macht ja nicht. Willst du dich ein bisschen direkter formulieren? Wieso? Oder war das jetzt eine Message an die Nossen im Untergrund? Ja, genau. Stimmt. Genau. Mann. Hör auf hier. Mein lieber Freund. Tja. Sag mal, Kutten, ne? Wir kommen irgendwie nicht so richtig weiter, wa? Sag mal, Kutten, hast du überhaupt ein Thema gehabt? Ja, hab ich gehabt. Hast du gehabt? Ja, hab ich gar nicht verraten. Da bin ich nicht zugekommen, weil ich abgelenkt wurde. Weil du abgelenkt wurdest. Ja, na, weil da so ein Jefa-Typ dann da den totale Unterhaltsfreudigkeit seiner Potsdamer Ostfreundin, seiner Freundin aus dem Osten, aus dem fernen Osten beschreibt und so. Das führt dann zu Dekonzentrationsprozessen bei mir. Das ist doch eine faule Ausrede, Alter. Das ist überhaupt keine faule Ausrede. Wo warst du zur Schule? Wo bist du zur Schule gegangen? Ich? Ja. Oh. Soll ich mal sagen? Ja. Klingt verdammt nach Goethe-Gymnasium. Ich danke dir für deinen Anruf. Ach, hier ist es. Wir sind Schüler bei Goethe-Gymnasium. Da lernen wir, was man so braucht für Social-Studium. Wir lernen Wolter, die Prosenium und Sekulum. Und Marco fällt nicht extra für das Inventarium. Wir sind Schüler bei Goethe-Gymnasium. Da lernen wir, was man so braucht für Social-Studium. Wir lernen Wolter, die Prosenium und Sekulum. Und Marco fällt nicht extra für das Inventarium. Unser Gymnasium ist Goethe und es ist alright. Es ist das Goetheste Gymnasium hier weit und breit. Und Goethe war eine ziemlich lyrische Persönlichkeit. Schüler lyrics-mäßig voll die Fertigkeit. Wir wissen viel so von so Sachen wie so Vakuum. Zum Beispiel oder auch so Dingen wie Delirium. Oder so Cäsium und Nieren und ein Sternium. Und schuld daran ist nur den Lehrer sein Kollegium. Wir lernen alle hier mit Emsigkeit und Leichtigkeit. Über Musikgeschichte und modernes Copyright. Und ist der Schulhof hier im Winter wieder mal verschneit? Schüler, der verdient eine Menge an Respekt, weil er spricht meistens ohne viel Berliner Dialekt. Will er auch Tischler werden oder sogar Architekt? Die Art, die cool ist, bei ihm ist lebenslang korrekt. Wir sind Schüler bei Goethe im Gymnasium. Da lernen wir, was man so braucht für Social Studium. Wir lernen Leute wie Prosenium und Sekulum. Und machen freiwillig extra für das Inventarium. Wir sind Schüler bei Goethe im Gymnasium. Da lernen wir, was man so braucht für Social Studium. Wir lernen Leute wie Prosenium und Sekulum. Und machen freiwillig extra für das Inventarium. Das ist ein humanistisches, also nicht unbedingt im Einritt humanistisches. Schon eher, denn ich mach nicht voll so humanistisches. Auch eher, man ist schon so irgendwie sophistisches. Wir haben nichts normal getan als Abi-Prüfungsfach. Und als AG schon mal Japanisch oder einfach Schach. Wir sind mit Pensi und PCs versorgt, 15 Fach. Und das versammelt unter wirklich humanistischem Dach. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Nicht allein in Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war der Lehrer Lübcke da. Schüler wird man Bundespräsident oder Schriftsteller wie Hans Fallada oder auch schon mal Vizegeneralsekretär oder irgendwie so ein Hauptgeschäftsführer. Juhu, aber die erste Teil ist über guten Aussichten oder auch im Leben mal so richtig was auszurichten, weil irgendwie spielt ja dann noch nie so was wieder war. Als ob ich von nur mal zukomme. Wir sind Schüler bei Goethe im Gymnasium. Da lernen wir, was man so braucht für Social Studium. Wir lernen Wolter wie Prosenium und Sekulum. Und machen freiwillig extra für das Inventarium. Wir sind Schüler bei Goethe im Gymnasium. Da lernen wir, was man so braucht für Social Studium. Wir lernen Wolter wie Prosenium und Sekulum. Und machen freiwillig extra für das Inventarium. Wilmersdorfer Goethe-Gymnasialhymne von David, geschrieben, komponiert und performt. Verdammt cool. Mein lieber Freund, du hörst bestimmt zu, David, oder? Der hört ja immer zu, weil der dann immer diese Zusammenschnitte daraus macht. Pass mal auf, dass du nicht noch cooler wirst als Icke. Sonst bricht hier bald mal der totale kalte Krieg aus. Klar, hat alles seine Grenze. So, das war jetzt nur eine private Durchsage im Interesse des Weltfriedens an David. Dann leg mich an. Hallo. Hallo. Hallo, ja. Ja, ja, ja, ja. Ey, das ist ja wie so ein Siebener im Lotto oder so. Total überraschend, oder? Absolut. Schlägt die Axt auf einen nieder und man ist praktisch drinne. Genau so. Genau. So, wer bist denn du? Du klingst irgendwie auch so uckermärkisch-gutural, Glenbuterol irgendwie. Auf keinen Fall. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Schwerin. Ach so? Ja. Naja, das ist ja woanders. Ganz woanders. So, Schwerin. Das war ein Zigarettchen. Kannst du ja, nimm dir eins. Wer ist denn da noch? Hm? Wer ist denn da? Niemand mehr. Hast du mich nach einer Zigarette gefragt? Ja, ob du auch rauchen kannst im Studio. Mann, hier ist doch Rauchen verboten. Warum? Ja, frag mich nicht. Fragt man in Deutschland, warum was verboten ist? Reicht, wenn es verboten ist. Ach so. Ich meine, deshalb wird mir einiges klarer, dass du so gereizt bist auf Menschen. Aber na, solltest du mich mal hören, wenn ich geraucht habe. Es macht dir sehr viel Spaß. Was? Ja, deine Art. Macht wem Spaß? Mir oder dir? Na, dir. Na, mir nicht. Dir offensichtlich. Ja, es erfrischt mich, auf jeden Fall. Erfrischen. Man kommt mir vor wie ein Deo-Stift hier. Aber du kannst noch so garstig sein. Ich finde es wunderbar. Ja, obwohl ich nicht oft höre. Ja, damit stimmst du mich nicht Lust, ja. Nein? Ja, damit stimmst du mich auch nicht Lust, ja. Obwohl ich nicht oft höre. Na, so nahe gerne. Ja, was und Danny aber auch vertraut machen, oder? Sag mal, raus hier eigentlich. Ja, ich weiß. Wie oft hörst du denn? Immer die Woche reicht ja. Also vor 8 Wochen vielleicht einmal. Boah. Ja, ich bin Mann, da hast du ja alles verpasst zwischendurch. Was da passiert ist, das holst du doch nie wieder auf. Aber das ist doch Mecklenburg, das ist typisch. Ja, ist Mecklenburg. Aber du hast vorhin Captain Blau gehört, der hat jetzt seit 10 Jahren gehört, seit der 6. Klasse und jetzt ist er arbeitslos. Super. Ja. Und du? Erfolgt. Ich mache gerade eine Umschulung. Aber wer weiß. Hör lieber ein bisschen Radio. Ja, kannst Umschulung machen und arbeitslos sein oder hörst schon Sprechfunk, bist auch arbeitslos. Hast aber mehr Spaß gehabt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wer weiß das schon. Also ich bin froh, dass ich erstmal finanziert werde von unserem Amt. Ach so, stimmt. Das kann ich jetzt leider nicht machen. Ja. Aber sonst. Aber Unterhaltung statt Unterhalt. Ja, das nennt sich, oh Gott, Unterhalt, genau. Naja, sag doch, Unterhaltung statt Unterhalt. Das ist die Alternative. Ja. Aber du hast dich für Unterhalt entschieden. Nein, das stimmt nicht. Oh nein, das ist nicht wahr. Also ich bin nicht käuflich. Es macht ja auch ein bisschen Spaß und ich kann es mit dem verbinden, was ich schon kann. Wohin wirst du denn umgeschult, Worfen? Soll ich das jetzt wirklich sagen? Ja, logisch. Will man da ja mal wissen. Floristin. Nein, Ergotherapie. Ach du Scheiße. Klingt interessant, ne? Nee, das ist voll so losermäßig. Ich kenn immer, die sagen immer, ja, ich bin Ergotherapeut. Aber die sind immer ja nicht Ergotherapeuten, die sind nur drauf umgeschult. Ja. Und sitzen jetzt zu Hause? Nein, naja, klar, jetzt in dem Moment schon. Und wissen das Ergo, wenn sie nachschlagen im Wörterbuch, dass es lateinisch ist und also heißt? Genau. Jetzt sind sie also Therapeuten. Nein, super. Alles. Also. Alles. Ergo ist lateinisch, heißt also. Nein, alles. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Ach, die kann man auch nie beikommen, ne? Du also, bist ja so schlau. Du bist eine Also-Therapeutin, wenn du fertig bist. Und wenn du Zimmer weiter rechts siehst, dann bist du eine Als-Ob-Therapeutin. Nein, da steht aber ich weiß jetzt nicht, was Als-Ob auf Lateinisch heißt. Weiß ich jetzt auch nicht. Da steht eine Wand, ey, glaub mir, es ist kein Unterschied zwischen der Wand und dem Zimmer zum Schulungsraum. Ja, wie dem auch sei. So, meine Gute. Und du bist jetzt gerade in deiner depressiven Phase und dachtest, rufst du mal eine Reichshauptstadt an. Ach nee, ist ja Potsdam hier. Eigentlich gar nicht. Mir sind diese Phasen schon vertraut. Aber es ist so, ich habe es einfach mal versucht durchzukommen und eine Stunde war ich dabei. Super. Hab immer wieder drauf gedrückt. Mensch, deine schönen vier Pianistenfinger. Das schöne die Investition ins Nagelstudio wieder gewissermaßen verratzt. Nein, also im Norden sind wir alle ziemlich wild. Ja? Wir sind Untermenschen und so Leiden. Mit Dreck unter den Fingernägeln und so, schwielige Hände? Absolut, ich bin ja auch Töpfer vom Beruf, also es passt alles. Na super. Ich mache mich gern dreckig. Aber das hält die Fortpflanzungsrate dann auf einem etwas unterdurchschnittlichen Level, oder? Nein, ich habe einen Sohn, das kann ich jetzt auch noch sagen. Krieg einen. Ich bin total stolz auf mein Kind. Vom Arbeitsamt zugeteilt gekriegt? Nein. Nee. Franz heißt er und wird bei 3. Und es ist ein richtiger Haudegen, so wie ich auch. Ein richtiger Haudegen. Mann, Mann, Mann, Mann. Und? Den Zeuger in die Flucht geschlagen? Nein, nein, der steht, sein Mann und schläft zurzeit mit seinem Sohn. Die sind halt typische Tagmenschen und ich bin ein Nachtmensch. Ach so. Und dann fallen die beiden Racker kurz nach 7:30 ins todmüde ins Bett. Ja, so ungefähr sieht's aus. Und manchmal du sitzt da und töpferst noch schöne Kaffeetasse für morgen. Ja, zum Beispiel. Oder ich unterhalte dass mich. Dass die nicht weiter aus ihrem Blechgeschirr trinken müssen. Mit wem? Mit Freunden natürlich. Ach so. Es sind zwar nicht viele, aber es sind eben Freunde. Schön. Ja. Ja. Sowas gibt's noch. Ja. Aber nur im Osten. Nur da, wo die Bäume noch Alleen haben, die Alleen noch Bäume haben und so. Das stimmt. Oder wo es irgendwie ein bisschen ursprünglicher ist. Ja, irgendwie ist da was dran, obwohl viele von meinen Leuten auch nach Berlin gezogen sind damals, so nach der Wende. Ja. Aber das Schöne ist, wir halten trotzdem noch Kontakt. Und wenn das Geld da ist, dann besucht man sich auch. Aber leider beschränkt sich das oft doch auf einen Brief oder ein Gespräch am Telefon. Ja. Naja. Wie zwischen uns praktisch. Ja. Ja. So ist das Leben. Ja, c'est la vie. Aber ich hätte gerne noch eine Frage. Ich habe ja, wie gesagt, nicht kannst so du haben. Ja, nee. Bekommen, wie das Thema war. Aber das wirst du mir jetzt sicherlich auch nicht verraten, auch wenn du mich super sympathisch findest. Ja, ja. Ja. Ich bin überhaupt gar nicht dazu gekommen, ein Thema zu sagen. Und jetzt denke ich, jetzt wäre ich doch nicht blöde, seit auf der letzten Stunde ein wunderschönes Thema hier zu verbrezeln. Ja, oder? Du machst mich aber neugierig. Da kann ich doch noch 8 Sendungen mit bestreiten. Ich könnte aber spontan garantiert drauf antworten. Nee, glaube ich nicht. Sicher. Ja. Doch. Ist ein richtiges Männerthema. Ach so. Und ist eher so im Thüringischen angesiedelt. Mhm. Mhm. Ja, Thüringen war ich auch schon. Ja, ja, ja, ja. Naja, aber das nutzt jetzt nichts. Schade. So, meine Jute. Gut. Ich merke, es sind noch mehr Rinderleitungen. Genau, kick mal mehr Rinderleitungen. So sind wir schon wieder bei Rindern. Jetzt pass mal auf, da kick mal lieber schön nach, dass die beiden Racker da nicht Kissenschlacht machen. Nein, das passiert nicht. Ja, und das neue Möbelhübner Doppelbett demolieren dabei. Keinesfalls. Gut, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich wünsche dir ein langes Leben. Ja. Mhm. Echt? Ja, das wünsche ich dir. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Wunsch ist. Wir wollen mal kicken, wenn mit 65 der Rentenbescheid kommt, dann kann man ja mal überlegen, ob sich das jetzt lohnt, noch lange zu leben oder ob das Quatsch ist. Ach, oder? Das ist das eine. Was? Ich glaube, du bist ein guter Mensch. Ja, das glaube ich auch. Davon bin ich total überzeugt. Ich glaube, du hattest eine sehr liebe Mama. Und ich versuche es auch, eine sehr gute Allround-Mama zu sein. Das ist schon... Oh, der arme Junge. Was soll das dem werden? Ja, ich hoffe doch... Nee, hoffe mal lieber nicht. Ich bin ein Kragentyp. Also, man weiß es nie. Aber man kann ein bisschen vielleicht noch beeinflussen. Stimmt, man steckt nie drinne. Es ist aber schwierig geworden. Es wird immer beschissener irgendwie. Dann spiele ich jetzt. Er hat gute Freunde irgendwann. Kumpels, auf die er sich verlassen kann. Das ist die Hauptsache. Und ein gutes Herz. Super. Ja. Danke dir für deinen Anruf. Ja. Mach das Radio schön laut. Jetzt mach jetzt kommt das schöne, nette, sympathische, einen der großen Songs, den der Osten vorgebracht hat. Du, ja. Melancholische Musik, ja. Weißt du, was ich gerne mal hören würde? Na? Von Renft, als ich wie ein Vogel war, oder von Hans Eckert Wenzel? Ich bin ein absoluter, nein, Fan ist ein falsches Wort. Das ist einfach, guter Vorschlag, ich spiele ich hin und wieder. Ja, mach ich. Den Wenzel. Gebe ich mir mal Mühe. Danke. Aber jetzt erstmal was Vergleichbares. Danke, danke. Tschüss. Bitte, bitte, tschüss. Ciao.

manchmal dudelt das Radio. Goodbye, Corinna, schön war die Zeit. Manchmal dudelt das Radio. She's got a ticket to ride. Vielleicht schnürt's ihm die Kehle zu. Und die Medizin steht bereit. Mal gib auf dich Acht. Sonst erstickst du im Hotel. Erstickst du im Hotel? Die Erinnerung wird schwerer und die Wasser sind viel zu schnell. Sehr schnell. Engerling war nicht. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Sag mal, alle rufen hier an, wie wenn's nur eh eine Telefonnummer gäbe. Gibt ja immer noch den halbautomatischen Anrufbeantworter sauber zu tun haben. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Außerdem, Kinder, ruft mal da an. Der macht es, glaube ich, zum vorletzten Mal. Das ist total bitter. Ja? Ruft also hier, die Nummer ist das da. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und grüßt die Nummer schön von mir. Nächste Woche habt ihr das letzte Mal Gelegenheit, bei dem anzurufen, den zu erreichen. Das ist eine grobe Ungerechtigkeit, finde ich. Von daher müsst ihr den trösten und vor allem ein bisschen auf Trab halten und beschäftigen. Alles klar? So, wer bist denn du da, Anrufer? Kuttner, du Uwe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So schnell kannst du nicht sprechen, wie ich den Knopf drücken, Baby. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Tom aus Potsdam. Na siehste, wer? Thomas aus Potsdam? Tom aus Potsdam. Ich na super! Ja, ich rufe ja hast du eine Potsdamer Freundin? Sie soll ja so billig im Unterhalt sein. Nee, ich hab keine, weil die sind vermutlich billig im Unterhalt. Ich hatte eine teure, aber das ist ja... Du hast eine teure gehabt? Ja, ich hab eine teure gehabt. War die auch aus Potsdam? Nee, die teuren kommen aus Hamburg. Ach du Scheiße, kannst du dir da gar nicht leisten. Naja, das kann man sich als Potsdamer an sich nicht leisten. Nee, sag doch. Aber man leistet sich ja im Leben schon einiges. Naja, war doch keine Hamburger Freundin, Mensch. Naja, warum denn nicht? Naja. Das ist doch der Hit. So eine Kaffeerösterin ist doch wunderbar. Was ist daran der Hit? Eine Kaffeerösterin. Ja, so eine Kaffeerösterin ist total toll, aber eigentlich kriege ich irgendwas ganz anderes. Was hier? Otto Versand Hamburg. Was? Ja, gut. Wer da ist? Du der Kaffeerösterin? Nicht der Name. Oder sonst irgendwas. Nein, nicht der Name. Ich habe gefragt, wo die her ist. Da habe ich mir selber schon beantwortet. Mit einem alten Karlauer. Nein. Aber wie dem so meine Art ist. Ich habe es mit einem alten Karlauer beantwortet, habe ich gesagt. Ja, das habe ich ja verstanden. Aber ich rufe ja wegen dem... Bin mir nicht so sicher. Ich rufe ja hast du Probleme mit deiner Freundin? Dass du deswegen jetzt anrufst und irgendwie ich rufe ja wegen der Frage von allen Hörern, die sie immer hatten, wegen dem Sinn und Trachten an sich. Hast du eine Latinum gemacht? Nee, was hat für ein Latinum gemacht? Nur so, dann könnte man ein bisschen Latein reden. Ja, cool. Also nicht, aber ja, dann könnte ich sagen, Coitus ergo sum oder sowas, wa? Oder Inquietum est cor nostrum, Donnec requiescat in ti oder sowas, wenn du überhaupt so heißen, die Tuten haben sollte oder sowas. Ach, mal weiter. Nee, ich mach nicht weiter, nee. Frag mal, du hast eine Frage. Ja, eine riesengroße Frage, vielleicht beschäftigt die auch noch die anderen Hörer, eigentlich ist es Sinn und Trachten, weshalb Schubert, weshalb genau dieses Lied am Ende, ich liebe es. Ist das die Rache an einer Frau? Keine Rache an einer Frau. Das ist einfach die präziseste Situationsbeschreibung. Ja, genau das. Ja, dann welche Situation wird genau damit beschrieben? Eine deiner Situation. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Und zwar um 1 Uhr ziehe ich hier wieder fremd aus. Genau so. Und um 10 Uhr ziehe ich fremd ein. Alles klar? Das ist schon total klar. Wo kommst du denn her? Auch aus Hamburg? Nee, ich komme nicht aus Hamburg. Warum von wo kommst Hamburg du? Kommen? Ja, aus dem südlichen Zipfel von Deutschland. Bayern? Danke. Ja, dann dürfte kannst du vielleicht mal ein bisschen präziser werden? Ich kann präziser werden. Ich kann... woher ich komme? Ich bin ein rechter Schwab. Ein rechter Sauschwab. Du Schande, aber wenigstens sind mit der Sprache auf die Reihe. Was heißt denn dann Schande mit der Sprache, mit der Sprache? Ich spreche vermutlich oder habe immer noch einen sehr großen schwäbischen Einschlag, aber ist ja nicht so schlimm. Nee, ja nicht. Du hast nur in der Jacke einen großen schwäbischen Einschlag. Naja, außerdem, meine erste Frage war Ad 1. Ad 2. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Was machst du denn an Potsdam Häuser besetzen? Ja, bist du doch immer ihr Schwaben, oder? Nee, außer Häuser besetzen können die Schwaben auch noch andere Sachen Häuser machen. Bauen. Ja, und außer Häuser. Und Mercedes. Oder Häuser kaufen. Nee, auch das mache ich nicht. Das ist mir fremd. Ich bin nicht merkantil veranlagt. Was machst du denn? Gehörst du zur Kifferfraktion, Herr Schwab? Nee, ich gehöre nicht zur Kifferfraktion. Ich gehöre zu diesen Studenten, zu denen, die... Ach so. Die, du bist praktisch ein Abschreibungsprojekt von deinem Vater. Ich mache nicht mal ein Abschreibungsprojekt von meinem Vater. Du bist eins. Ja, ich sozusagen. Na, sag doch, siehst du? Ja, mein Vater hat mich schon abgeschrieben. Ich muss mal die Kohle selbst verdienen. Echt? Ja, klar. Krieg mal eine an. Ja, es gibt sogar Schwaben, die selbst arbeiten müssen und andere nicht für sich arbeiten lassen können. Das ist sehr traurig für das Schwabenland. Ja, insofern bin ich auch ein Schwabe des Herzens. Ja, wenn man das aus immer hier hat, schaffe, Sendung baue. Ach so, deine Frage ist jetzt aber beantwortet, oder? Die richtete sich auf die Musik. Die Frage ist beantwortet. Ich habe diese Antwort schon vorher sozusagen in meinem Herzen bewahrt. Hast du erwartet als Antwort? Natürlich habe ich so eine Antwort erwartet. Dass ich sage, die beschreibt am präzisesten meine Situation, hast du als Antwort erwartet? Habe ich als Antwort erwartet. Ganz ehrlich? Ja, ganz ehrlich. Mein Lieber, du verfügst offensichtlich über eine überdurchschnittliche Intelligenz. Nein. Mir nur so aus Quatsch dahin gesagt. Ja, das stimmt nicht. Ich höre deine Sendung sehr gerne. Schön, und, wie lange denn schon? Schon 2-3 Jahre. Naja, nach 7 Jahre bist du arbeitslos. Nee, ich bin nicht arbeitslos. Nee, noch 7 Jahre hören dann. Als Student kann man sich das leisten. Ah ja, stimmt. Mhm. Ja, da, ist ja Bille B als eine Hamburger Freundin, wa? Dankeschön. Dann kann man sogar, ach du, das ist eine Sendung, die ist so billig, die kannst du ja echt mir leisten. Ja. Na super, das hört man gerne. Ja. Du bezahlst ja GEMA-Gebühren. Echt, was? Du bezahlst ja fürs Hören. Icke? Ja, ich bin Schwarzhörer. Ja, siehst du, ich höre nicht mal. Ja, du bist Schwarzhörer, genau. Ja. Kannst du mal deine Adresse durchsagen? Nee. Wieso denn nicht? Ja, ich kann dir deine Adresse durchsagen, wenn es nicht über den Sender geht. Gehen. So, also ich wohne in der... So, die GEZ hat jetzt schon eine Fangschaltung gemacht. Für die GEZ als Fangschaltung. Ist schon eine Fangschaltung. Ja. Ich muss dich jetzt bloß noch anderthalb Minuten im Gespräch halten. Das ist kein Problem. Ich wohne in der Berliner Straße 125. und man möge bitte in der Berliner Straße 125, das geht Richtung Wieliger Brücke, da waren auch die Spione und die Schwarzhörer ausgetauscht. Da sitzt jetzt die GEZ. An der Wieliger Brücke will man die Schwarzhörer austauschen, da kann ich dann nächste Woche eingelöst werden. Gegen sag mal, wenn du aufgeregt bist, dann fängst du gleich wieder ein bisschen an zu schwebeln. Ja, merkst du es? Ja, merke ich. Ja, klar. Das ist der Haken, die aber, GEZ im Nacken, da läuft ja der kalte Schweiß über die Stirn, oder? Ja, und brennt uns täglich in den Augen. Ja, aber als A2, ich möchte mich recht herzlich bedanken. Wofür? Bei wem? Bei mir? Danke, ja, richtig. Nee, aus einem ganz anderen Grund. Wieso denn? Weil ich diese riesengroße, coole Freikarte gekriegt habe. Vielleicht kannst du dich mal für die schöne Sendung hier bedanken, die ich Woche für Woche mache. Für die doch sowieso. Ja, danke, aber prima. Für Playloud, Cut-Off. Wo hast du da? Ach, hast du gekriegt, ja? Ja, hab ich gekriegt. Ja, siehst du, am nächsten Sonntag bist du ja wieder. Ich denke, da saßen die anderen beiden Freikarteninhaber, der eine rechts, die andere links neben mir. Die fanden das irgendwie nicht so cool. Ist ja nicht mein Problem. Ja, nicht deins, mein schon. Ach so, weil den hat sich umgesetzt. Nee, nicht umgesetzt. Die Kleine neben mir war durchaus nett. Nicht. Aber die haben die Vorstellung vorher verlassen. Ich fand unglaublich. Das ist ein riesengroßer Vorfall. Naja, ist was für sensible Gemüter. Am Samstag ab 23 Uhr kann man seine Sensibilität wieder unter Beweis stellen. Ja, und die werde ich auch wieder unter Beweis stellen. Das freut mich sehr. Ja, nicht nur das. Ich hatte noch was. Wie kann man seine Tochter Sarah nennen? Wie nicht? Ich finde Sarah einen wunderschönen Namen, aber ja. aber so eine erstarrte Salzsäule ist nicht besonders erotisch. Du meinst Frau Lot. Aber die heißt ja nicht Lot. Die ist zur Salzsäure erstarrt. Salzsäure. Zur Salzsäure erstarrt. Säule. Zur Salzsäure erstarrt. Ja, das kann schon mal passieren. So, mein Lieber, ich glaube, ich spiele jetzt gleich nochmal eine traurige Musik. Soll ich die vor den Nachrichten spielen oder nach den Nachrichten? Spiel mal eine schöne traurige. Na, Herz, eine zu Herzen, Jena. Ja, ich habe ja vorhin schon. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Das ist toll. Ja, war schon. Hast du nicht gehört, oder? Nee, ich bin gerade... Ja, mein lieber Freund. Naja, hast du Pech gehabt. Ich habe hier gerade ein Lütt getütelt und bin jetzt erst nach Hause gekommen. Das ist bedauerlich. Also hörst du das an. Das finde ich nicht besonders nett. Ich traue um mich selbst. Meine Funktion ist jetzt noch nicht nett zu sein, sondern für Realismus unter der Hörerschaft zu sorgen. Ja, dann mach mal hier Realismus. Dann hau mal ordentlich was Trauriges rein. Mach ich, mein Herzchen. Ach, so traurig ist es nicht. Philosophisch, eine philosophische Musik. Ja, besser. Oder, was will man mehr? Ich danke dir. In Stünde, so ist denn alles, was ihr Sünde der Störung kurz das Böse nennt, sein eigentliches Element. Super, kick mal an den Faustianer, du. Nein, nicht ein Faustianer. Was studierst du denn? Germanistik auf Lehramt, oder? Nee, zum Glück nicht. Sondern? Das würde mich bestrafen. Wie kommst du denn da eine Faust? Ja, einfach so. Echt? Ja, ich bin Naturwissenschaftler. Ich bin halt hier erst kurze Zeit und komme voller Gelegenheit, einen Mann zu sprechen und zu kennen, den alle mir mit Ehrfurcht nennen, den Schwaben aus Potsdam. Nee, nein, Ehrfurcht. Ich bin so ein Naturwissenschaftler-Schwein. Schön, so, was denn? So ein Biochemiker. Aber, Biochemiker? Ja. Oh Mann, das macht aber kurz vor der Quantenphysik kalt, oder, Biochemie? Ja, das macht sogar die Quanten kalt, Wollen wir mal so eher ein bisschen Schluss machen? Ich glaube, du musst jetzt mal den Kopf in die Kloschüssel hängen, oder? Genau, spiel mal. Genau. Tschüss, okay, Herzchen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hörspielgeschichten für Groß und Klein. Na, das sollte jetzt nicht sein. Ich wollte eine Musik spielen. Und ich glaube, ich werde auch lieber eine Musik spielen. Aber welche denn jetzt? Aber habe ich das jetzt? Nee, die Musik wollte ich spielen. Die spiele ich jetzt auch. Und Kinder, dann ist praktisch, dann kommen ja die News. Ich weiß schon, ihr wartet wie die Irren da drauf. Aber wenn es euch jetzt zu sehr anstrengen sollte, praktisch dann... Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Genau. Ach so, nee, das soll ja nicht die Musik, die soll ja kommen. Viele Tage gab's zu verlieren die Kräfte, zu verlieren den Atem, viele Augenblicke taten dir mir leid, da blieb nicht zurück. Ganz in diesem Wichtig, wichtiger Augenblick in der Will und dann entscheiden. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, die sind wichtig. Wichtiger Augenblick in der Will und dann entscheiden. Kannte einen Mann, der ließ Haus und Hof einfach hinter sich, der verlor die Lust, seinen guten Ruf, hab und gut nicht blieb, die Erfahrung nur, die Erfahrung nur. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, die sind wichtig. Wichtiger Augenblick, in dem wir uns dann entscheiden. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, die sind wichtig. Wichtiger Augenblick, in dem wir uns dann entscheiden. Wie kann ich ergründen, den ich nicht kenne, die Gedanken ordnen, die für die ich brenne? Wie kann ich das Herz trennen vom Verstand? Wie mein kleines Häuschen bauen auf großem Land? Wie kann ich ergründen, den ich nicht kenne, die Gedanken ordnen, die für die ich brenne? Wie kann ich die Wahrheit trennen vom Betrug? Suche eine Antwort, Zeit hast du genug. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, die sind wichtig. Wichtig der Augenblick, in dem wir uns dann entscheiden. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, die sind wichtig. Wichtig der Augenblick, in dem wir uns dann entscheiden. Thank you. So kennt wieder die Kinder die Band, oder? Wer jetzt die Band kennt und mir eine E-Mail schickt, der kriegt kuttner@kuttner.de. Die ersten drei kriegen, die ersten drei von mir aufgerufenen Netten kriegen eine Freikarte für Sonnabend, wenn sie wollen. So, kuttner@kuttner.de. Aber muss man genau wissen, wie wichtig sind die Tage, wer das ist, oder? Ja, das finde ich faires Angebot. Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6. Mann, nicht so unkonzentriert um 0.34 Uhr. Das Wetter erstmal, nachts einzelne Schauer und Abkühlung auf 5 bis 3 Grad, tags regnet es gelegentlich. Die Temperatur erreicht maximal 8 bis 11 Grad. Die Meldungen. US-Vizepräsident Cheney hat der Türkei Hilfen von 260 Millionen Euro angeboten, wenn das Land das Oberkommando der Afghanistan-Schutztruppe übernimmt. Das teilte Ministerpräsident Ecevit nach einem Treffen mit Cheney in Ankara mit. Nach seinen Worten planen die USA in naher Zukunft keinen Angriff auf den Irak. Das Explosionsunglück in Kabul ist nach ersten Ermittlungen offenbar auf Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften zurückzuführen. Das teilte die Potsdamer Staatsanwaltschaft mit. Bei der Entschärfung der russischen Rakete waren 2 deutsche und 3 dänische Soldaten getötet worden. Die amerikanische Notenbank hat die US-Leitzinsen unverändert bei 1,75% belassen. Begründet wurde dies mit einer positiven Beurteilung der Wirtschaftslage. Die Wirtschaft wachse erstmals seit mehr als einem Jahr in bedeutendem Tempo, hieß es. Inlineskater dürfen künftig weiterhin nur den Gehweg nutzen. Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofes gelten Skater als Fußgänger. Sie dürfen die Straße nicht benutzen. Kutner. Entschuldigung. Du klingst heute irgendwie total dynamisch. Finde ich gut. Mach mal weiter. Diese Skater-Meldung, oder? Bis zum Bundesgericht so viel in die unglaublich. Ich schaffe mich jedes Mal. Dürfen weiterhin nur den Gehweg nutzen. Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofes gelten Skater als Fußgänger. Sie dürfen die Straße nicht benutzen. Das Commonwealth hat Simbabwe wegen der umstrittenen Präsidentenwahl für ein Jahr ausgeschlossen. Die Staatenorganisation reagierte damit auf den Bericht unabhängiger Wahlbeobachter, wonach die Stimmenabgabe nicht frei und fair war. Zum Sport. Fußball in der Champions League Zwischenrunde der Gruppe A gewann Bayern München gegen den FC Nantes mit 2:1. Aktuelle Verkehrshinweise liegen uns zurzeit nicht vor. Fritz wünscht gute Fahrt. Und der Mann, dem diese irre dynamische und gleichzeitig wie Samt und Seide klinge Stimme gehört, war Frank Zieger. Ihr solltet mich hier in meinem Häschenkostüm sehen. Ist ja unglaublich. Versteckt dir die Ostereier. Also an der Schule kannst du Folgendes machen. Lernen, schlafen, schwänzen. Und jetzt auch deine eigenen Tracks mixen. Der Landesschulerat Viren den School Music Contest. Macht euren Track mit dem Magix Music Maker an eurer Schule. Gibt's an allen Schulen in Berlin und Brandenburg. Und macht mit beim School Music Contest. Die Producer der besten Tracks gewinnen noch was zu gewinnen. Teilnahmeformulare gibt's an eurer Schule oder bei Magix. Unter 030-29-39-2387. Anmeldeschluss ist der 22. März. Mehr Infos unter magix.net. Und im Radio. Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, jetzt kommt eine schicke Musik. Der Giant Sand und im Hintergrund, man muss eine Weile warten und dann erkennt man sie. Wer ist es? Die Königin meines Herzens, PJ Harvey. She's sterilized hypo, sex machine drug, 24 hours. She's bind between the legs. 96 tears to 24 hours, sex once an hour. Johnny, LA bus doors open, kicking both doors open, arrested on 6th Street. That's when I drove our girl inside. She was spreading her legs and didn't mind dying. He was still awake. Johnny hit the pony. Johnny hit the pony. Johnny hit the pony. Johnny hit the pony. Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Ach, schick, Howie Gelb und PJ Howie. So, wir telefonieren ja noch die Restsendung voll und dann Wumm ist vorbei und Party. Hallo, wer bist du? Hallo, hier ist Mario. Hallo, Mario. Hallo, Jung. Was ist denn das Thema heute? Sag mal, willst du mich jetzt verrückt machen? Weißt du, wie spät ist es? 0.41 Uhr. Ja, da ich bin jetzt in Hessen zur Kur. Naja, da, wo bist du zur Kur? Na, bei Hessen Stressen zur Kur. Ach so, ist das schön. Ja, sehr schön. Du weißt ja, wie da ist im Hessenland. Super, ich habe jetzt Apfelwein trinken entdeckt. Ja, Apfelwein trinken ist schön. Naja, ist ja wunderbar. Mehr musst du doch nicht machen, oder? Was machst du? Machst du sicher so eine Apfelweinkur, nehme ich mal an. Nee, ich mach keine Apfelweinkur. Sondern? Ich bin wegen meiner Haut hier. Ach so, ne, aber da hat er, da sagt der Arzt nicht, Apfelwein innerlich anwenden, gespritzten Apfelwein? Naja, ist die fünfte Anwendung. Innerlich dann? Die fünfte Anwendung innerlich, genau. Ja, ist doch super. Draußen ja. Sollen die Ärzte machen, für drinnen bist du zuständig, oder? Genau so ist es. Na, ist doch prima. Ja. Wo bist du denn da genau? In Bad Salzschlürf. Salzschlürf? Ja. Oh, das hat ja aber echt einen leckeren Namen, du. Ja, passen, passen. Ja, und da sitzt du jetzt... Der Haut ist der Salz eben genau ja. Das Ideale. Und da sitzt du jetzt schön in so einer Salzlake? Jetzt ja nicht. Ach so. Das ist aber lässig, wenn du aus der direkt... Das ist um 6 Uhr vorbei. Ach so, wäre aber cool, wenn du jetzt direkt aus der Brühe angerufen hättest. Ja, da ist ja keine Sendung. Ja, schade, wa? Ja. Vielleicht kannst du mal die Tauchzeiten da ja, revolutionieren. Dienstbeginn ist morgens um 7. Ja. Und Schluss ist dann 16 Uhr. Das heißt, du musst um 7 in die Salzlake rin und um 6 Uhr, um 4 Uhr darfst du raus. Na, so ungefähr. Ah ja. Und wie ist das? Ist das schön? Macht das Spaß? Na klar macht das Spaß. Toll. Ist so wie totes Meer, dass man immer oben schwimmt, dass man da nicht unterkommt? Ich schwimme totes Meer hier nach. Ah, schick. Mit nicht nur das, also die führen hier extra, da kommt das in Jutesäcken an hier. Ja. Salz, LKW-weise, habe ich selber schon gesehen. Die tote Meersalz? Ja, ja, ja. Super. Und ja. Der Hesse hat's raus, so. Oh, Mann, jetzt schon wieder. Oh, das tut mir aber leid. Das war nicht meine Schuld. Oh, ach, so was, das hört man auch gerade gerne, Mensch. Ah, endlich mal eben, wo ich mich mit dem ich mich ein bisschen über Ekzeme hätte unterhalten können. Scheiße, jetzt ist er weg. Ja, ist Wer bist denn du? Ja, immer noch derselbe. Immer ja. noch Tom, aber inzwischen heiße ich... Etwas erfrischt oder was? Warst du Zähneputzen? Ich hab mich erfrischt. Ja, aber Tom, du kannst dir vorstellen, dass ich jetzt jetzt keine große Energie habe, mich mit dir zu unterhalten. Warum denn? Weil wir schon gesprochen haben und weil hier noch tausende andere in die Leitung warten. Ich bin jetzt Arno Schmidt. Macht nichts. Jetzt nehmen wir hier, wen bist du? Arno Schmidt kann ja jeder sagen. Kühe in halbseitige Kühe, hallo. Hey Kuttner. Wolle. Ja, genau. Ich wär verrückt. Ich werd auch verrückt. Was machst du denn hier? Du musst doch den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Da geht da keiner ran. Echt nicht? Nee, da ist immer besetzt. Ach, weil da jetzt so ein Alarm ist? Na, das hab ich mir schon gedacht. Ah, na, das ist aber ärgerlich, oder? Naja, der macht das jetzt zum vorletzten Mal. Nächstes Mal das letzte Mal, dass du den Kollegen da... Belästig. Ja. Da war was schrecklich, dann, oder? Der geht in Urlaub? Seit 10 Jahren. Naja, er muss eher so in Urlaub gehen. Oder hört auf? Da ist ja eher so firmenintern. Da kann man ja schwer drüber reden. Ich wollte schon sagen, der ja, wollte halt nicht entlassen. Ist nicht so schön. Nicht so schön. Aber ich finde es schön, dass wir persönlich sprechen. Wolle, ich freue mich auch sehr darüber. Bist du noch da? Ja. Ah, gut. Ich bin mir hier der Technologie nicht ganz so sicher. Sag mal, habt ihr das neue Studio? Was ist denn das neue Studio da, was ihr da aufgebaut habt? Ja, da haben die ein bisschen rumgelötet, die Wände tapeziert und ein neues Haus rumgebaut. So. Wahnsinn. So musst du jetzt vorstellen, ja. Von meinen Gebühren, sag ich mal, ja. Naja, und hier von unfreiwilligem Honorarverzicht natürlich. Honorarverzicht? Na logisch. Die hätten nicht, also was hier an Geld drin steckt, das hätte ich aber auch gerne persönlich in Empfang genommen. Hätte ich schön aus dem alten Studio weitergemacht, ohne mich zu beschweren. Aber was will man da machen? Du siehst, ich bin ja sowieso eher ein Konservativer. Ich übrigens auch. Ich habe die Frankfurter Allgemeine am Sonntag abonniert. Frankfurter Allgemeine Zeit, weißt du ja. Ja, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Mhm, genau. Ja, die ist mir nur wieder zu bunt. Ich bin noch konservativer, Wolle. Das Leben ist hart, Pech. Oder? Das finde ich auch, da ich wieder Pech hier haben. Ja, am Morgen musst du dir einen Schatz kaufen. Die Taz? Ja, morgen. Der klang nicht. Morgen. Gewesen. Morgen? Ja, keine Frage. Gut. So. Gut. Tschüss. Oder was? Nee, ich wollte bloß jetzt nicht über die Taz reden. Ich wollte nur einen guten Tipp unter Freunden, Wolle. Vielen Dank. Was macht das Leben so? Ach, das Leben ist okay. Ja? Trotzdem, du weißt ja, kunterbunt, ne? Ja, kunterbunt, aber jetzt ist doch ein heiterer Faden, hat sich wieder in dein Lebenstuch eingewoben. Ich gebe mir mein Bestes. Du gibst dir dein Bestes? Ich gebe mir mein Bestes. Ja, wer sollte das auch sonst machen, wa? Der Rechtsanwalt, den vertraue ich auch nicht mehr. Ja. Vertraue ich auch nicht mehr. Ja. Wo soll man hingehen? Zur Tanke, wa? Genau. Six Pack holen, oder? Genau. So sieht es aus. So sieht es aus. Naja, so ist es eben. Wenn zwei erfahrene Erwachsene miteinander reden, oder? Dann kommt man auch schnell auf den Punkt. Die Härte des Lebens, sag ich dir so, ja? Ja. Oi. Sag mal, was ist denn mit David Zusammenschnitt heute? Kommt der noch, oder? Ich glaube, der hat es nicht ganz so auf die Reihe gekriegt. Echt? Oh, das ist ja, der ist auch total im Stress. Das ärgert mich immer. Der ist auch mit Sachen beschäftigt, die ihm nicht so liegen. Der muss nämlich arbeiten. Da wisst ihr, die geht mir genau. Da kriegt ja auch gleich, möchte man sie auch gleich in Salzlage werfen, oder? Na, das zeigt mir auch wieder. Da kriegt man noch Ausschlag von den Arbeiten. Oder in die Spree springen. Ja, genau. Oder mit dem Auto in die Spree fahren. Oder mit dem Auto, aber dann mit dem Leihwagen, oder? Machen, ehrlich? Ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Wer denn? Gar nicht mitgekriegt. In der letzten Zeit irgendwie mehrmals Leute mit dem Auto entweder in den Landwehrkanal gefahren sind oder in die Spree. Aus Quatsch oder auch, weil sie ihrem Navigationssystem zu sehr vertraut haben? Ja, oder zu viel getrunken oder Heidi Geidi oder Hardy Party Party. Ja, ja. Halli Galli, weißt du? Ja. Ja, ein bisschen so 40 BPM oder 140 BPM. Ah, Mensch, da würde man da gerne mal am Jitter stehen, wa, und sich das ankicken, wie das so aussieht. Ich möchte auch mal, also wenn ich sterbe, nur ertrinken, wa? Ach, da muss man aber nicht ertrinken, man muss bloß warten, bis das Auto unten ist, oder? Und dann muss man die Scheiben runterleiern und warten, bis es voll gelaufen ist. Dann kriegt man die Türen auf. Echt? Ja, und dann tauchst du hoch. Ja, erstmal, solange du unten stehst, ist ja relativ dicht. Dann sitzt du da in deiner Luftblase wie in so einer Taucherglocke. Ich hab das ja noch nicht durchgemacht. Ach so, ich auch nicht. Aber Bescheid weiß ich. Vorbereitet bin ich für den Fall. Gut. Und dann kriegst du natürlich in die Ufer, weil draußen das Wasser wie Sau dagegen drückt. Du drückst von innen wie Sau, draußen das Wasser. Das Wasser ist aber mehr. So. Von daher, also mehr Wasser, von daher kriegst du dann die Tür nicht auf und dann musst du das Auto erst musst du schön Luft holen und dann lässt das Auto voll Luft mit Wasser und dann die Tür auf wie geschmiert. Oh, das ist ein guter Tipp. Und dann schwuppst du hoch und nimmst oben den Beifall der Umstehenden in Kauf. Wunderbar, haben sie aber schön gemacht, wie sie reingefahren sind mit ihrem Auto. Großartig. Da schmeißt du noch einen Rettungsring. Ja, rüber. Genau. Also, können Sie es normal machen? Ja, gerne. Geben Sie mir bitte Ihren Autoschlüssel. Dankeschön, genau. Sag mal, gut. So Wolle. Zu sagen im Moment. Nee, schön. Kann ich jetzt Schluss machen? Schön, dass du kannst jetzt Schluss machen. Schön, dass du angerufen hast. Ich hab, ja, tschüss. Oder wie? Ja, oder wolltest du noch was sagen jetzt? Nö. Also ich hab nichts mehr zu sagen. Nee, ich auch nicht. Bin beruhigt. Ja, du weißt ja, ich bin ja praktisch auch schon, ich stehe auch schon mit eben Bähnen an der Bushaltestelle. Weißt du, mein Zug fällt immer 2:01, mein Bus fällt immer 3:01. Und da habe ich ja dann hier jetzt schon praktisch alles gepackt, den Scheitel nochmal nachgezogen. Das habe ich mir schon fast. Hast du den Koffer? Oder sag mal, Kunden, wisst ihr, was ich ja so anstrengend finde? Rucksacktouristen, also wenn ich was hasse, dann sind's Leute mit Rucksack, oder? Ich werd verrückt. Mann, und gerade Frauen mit Rucksack, die sind dann oder so ungelenk, oder? Und die sind ja, glaube ich, auf ihr vorne schon konzentriert, dass sie da nirgendwo anstoßen, ja. Dafür stoßen sie dann mit hinten umso mehr an. Oh, ich habe heute einen Rucksack in der Fresse, oder? Ja. Also das finde ich schrecklich. Ja? Ich habe mir ein Taschenmesser an, ich schaffe, damit ich die Rucksäcke abschneiden kann. Ja. Also, oder auch wenn so Gänge, wenn so im Kaufhaus ist irgendwie enge, dann steht da einer mit dem Rucksack, du kannst im Grunde nur niederstechen, du kommst nicht vorbei. Vorbeidrücken, oder was? Ja, ne, ich weiß auch nicht, ja. Also, das, ich finde... Ein Hass entsteht da, oder? Wo kommt diese Mode bloß her, sag mal? Ich weiß es auch nicht. Aus den USA nicht, wa? Weiß ich auch nicht. Vielleicht haben die Angst vor Haltungsschäden, wenn sie jetzt da ihre Tüten in der rechten Hand tragen oder was. Ich meine, wenn du die ankickst mit dem Rucksack, die sind doch schon alle laufende Haltungsschäden, oder? Ja, das denke ich mir auch. Ja. Was ist da drin, frag ich mich immer. Ja, das außerdem, oder? Also, das ist eine andere Frage. Mann, Päckchen Zelte, also Tempotaschentücher, dann machen die, kriegen die ganzen Rucksack mit voll. Ja, gut, mehr wollte ich nicht sagen. Ich, bis dann, wa? Ja, tschüss, Wolle. Tschüss. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. So Kinder, die Luft hier alle auf dem flottet Ende praktisch hinaus. Ich habe unbedingt eine Musik, die ich angehe und noch unbedingt spielen will. Und danach können wir uns alle ganz fröhlich voneinander verabschieden. Draußen sitzt schon der Kollege, genau der Kollege Lücke direkt in den Startlöchern. Begierig darauf, wieder in einem Night Flight die neueste wichtige Musik vorzustellen. She was the roughest, toughest, frail. Many had a heart as big as a whale. Many hung around with a cat named Smokey. She loved him though he was a cokey. He took her down to Chinatown and showed her how to get the gum around. $1 million and dimes, and every day she counted them $1 million times. So what you count, count, count. reach to her that she should slow down. A minute just to slap him a jelly roll. She can mow down your back, that save my soul. Won't you save, save, save? Crazies, and the poor girl is pushing up daisies. It ends the story, it ends the song. She was a good little girl, but they did her wrong. So, Kinder, jetzt ist, würde ich mal sagen, praktisch eigentlich die Sendung faktisch gewissermaßen wie zu Ende kann man die sich jetzt eigentlich vorstellen. Gerade, ihr wisst ja, geht weiter, der Kollege Lücke düst hier gleich ins Studio und uns bleibt nur noch, uns voneinander zu verabschieden. Tschüss! Ja, tschüss. Oh Mann, jetzt bist du aber traurig, oder? Natürlich, ich war schon seit anderthalb Stunden und jetzt kann ich meine Frage nicht stellen. Ach Mensch, dann stell doch deine Frage. Hä? Dann stell doch deine Frage. Zum Beispiel zu Alexander Osang. Kommt der jetzt direkt aus New York oder ist er schon hier? Der kommt direkt aus New York. Der kommt direkt aus und das bezahlt die Volksbühne? Kick an. Nee, ich glaube, der hat sowieso was hier zu tun. Das ist ja interessant. Voll länger vereinbart. Du, schlecht, lässt, oder? Lässt du ihn länger reden als eine Stunde? Zu Wort kommen? Nee, ich glaube nicht. Ach, warum nicht? Weil er nicht so laut reden kann. Nee, länger, nicht laut. Ach so, tu, ich weiß es nicht. Ah, probier's mal, weil das immer so interessant ist und er ist ja selten hier. Seit gut, ich gebe mir Mühe. Okay. Okay, die Frage ist beantwortet. Tschüss. Ja, tschüss. So, ach so, nee, hier und du? Wir sagen tschüss, oder? Ja, jetzt bin ich nochmal von der Kur. Ja. Ja. Na, jetzt bleibt uns nicht übrig, jetzt tschüss zu sagen. Ja, denn morgen wieder. Genau. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, tschüss. Auf Wiedersehen, Mr. Kuttner. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder um 22 Uhr. Das ist right. Super. Vielen Dank für die Bestätigung deinerseits. Natürlich. Tschüss. Tschüss. Tomorrow.